Moin moin und hallo zum Piloten von dem Game One Plauschangriff, dem neuesten und allerbesten und geilsten Podcast, den Game One je gemacht hat. Also genau den. Ich bin der Gregor. Und ich bin der Eddie. Und gemeinsam sind wir. Gemeinsam sind wir die Superquatscher. Oh nein, wie schon gesagt, erstmal herzlich willkommen wieder nach langer, langer Zeit, wo wir uns eine kleine Pause, Schrägstrich Auszeit vom Podcasten gegönnt haben, wieder zu einem bisschen gepflegten Gequatsche über Videospiele und anderem Gedöns. Wie ihr schon gehört habt, das ist hier die Folge 0, der Pilot des Plauschangriff. Wir hatten ja schon in der Vergangenheit angekündigt, dass der Podcast eine regelmäßige Angelegenheit werden soll. Nur mussten wir natürlich ein bisschen Zeit für uns haben, dass wir das auch regelmäßig wirklich anbieten können. Ja. Genau, Games Convention lag noch dazwischen und Game Awards, die noch in der Vorbereitung sind und noch viele kleine Sachen, die es nicht erlaubt haben, dass man sich so wirklich drauf einlässt. Aber jetzt, ja, haben wir wahrscheinlich wieder bessere Zeiten in Aussicht und können wieder hoffentlich dann auch regelmäßig ein paar coole Podcasts abliefern. Genau, hoffentlich, das ist das Wort. Es war schon sehr nach dem Gamescom Stress, der uns in Beschlag genommen hat und dann alle Projekte über uns gleichzeitig hereingebrochen sind. Es hat was für sich gehabt, dass wir in unserer Schrägstrich Sommerpause Auszeit hier einfach zur Arbeit kommen können und einfach mal Podcasts machen. Da haben wir die Zeit für gehabt. Ja. Aber jetzt muss eben eine Sendung gebaut werden und eine Webseite geführt werden und Sachen gedreht werden und komische Verkleidungen gemacht werden. Also nehmt es uns nicht übel, wenn wir die Regelmäßigkeit nicht ganz so einhalten können. Aber ihr könnt uns glauben, wir haben da selber Bock drauf und wenn sich die Möglichkeit bietet, dann werden wir sie auch nutzen in Zukunft, um wieder schöne Podcasts. Genau, wie gesagt, ich hoffe, wir werden eine Möglichkeit finden. Guck mal, der Wolf geht. Tschüss, tschüss. Werden wir eine Möglichkeit finden, das recht regelmäßig anzubieten. Ich peile momentan für mich gerade an, dass in 2 Wochen die richtige erste Episode vom Plauschangriff dann startet mit aktuellen Themen, mit verschiedenen Rubriken, die dann dort sind. Das ist alles noch unter Verschluss, da muss man die Leute überraschen. Können wir jetzt noch alles ausplaudern, aber ich peile so ungefähr 2 Wochen an für die erste Folge und mein angepeilter Rhythmus ist dann auch im 2-Wochen-Rhythmus, dass wir dann eine aktuelle Folge haben, also eine aktuelle Folge, in der es um aktuellere Spiele und solche Geschichten geht und ein Special immer wieder mal, ob es jetzt ein Retro-Special ist, ob es ein Kino-Special ist, was wir natürlich endlich mal wieder machen sollten oder irgendwas anders gelagert ist, dass sich das dann abwechselt. Aber das ist natürlich noch Zukunftsmusik, denn heute haben wir uns hier zusammengefunden, passend zum heutigen Datum, wenn es dann hört, zum 31. Oktober. Heute ist Halloween und heute reden wir über Castlevania. Also über Castlevania. Also nicht nur über Castlevania, sondern über die gesamte Castlevania-Reihe. Und wir sind auch nur zu zweit aus dem ganz einfachen Grund, dass wir hier im Haus eigentlich keinen anderen so richtig gefunden haben, der eine ähnliche Beziehung aufweisen kann, die wir zu dieser Reihe haben. Ja, was ich sehr merkwürdig finde eigentlich in so einer games-affinen Redaktion. Also für mich war Castlevania immer so einer der Grundpfeiler, absolut, sagen wir es mal so, ja. was das Gaming dann immer angeht. Irgendwo war immer mal ein Castlevania-Spiel, was man gerade gezockt hat. Hat immer begleitet, ne? Ja. Irgendwie, ja. Ich meine, die Idee haben wir ja schon ein bisschen zu einem Podcast über das Thema gehabt, als wir über Metroid gequatscht haben, weil Metroid und Castlevania sind sich auf die eine oder andere Art recht ähnlich. Also nicht nur rein vom Spielerischen, wie sich Castlevania später entwickelt hat, sondern einfach vom Alter her 2 große etablierte Serien, die viele Teile hatten, die bei Handhelds da mal was Verschiedenes versucht haben, die in 3D nochmal neu gemacht wurden und so weiter und so fort. Da sind sehr viele Parallelen zwischen den beiden Serien. Und ich meine, als große Metroid-Fans, ich glaube, da zieht es dich auch langsam einfach zu Castlevania irgendwie hin, wenn du mal damit angefangen hast vorher. Ja, absolut. Also Castlevania ist auch so für mich eine dieser Oldschool-Videospielmarken wie Zelda, wie Mario, wie Metroid, Mega Man kann man eigentlich auch noch irgendwie so mit dazu nehmen. Also wirklich so eine dieser Marken, die es geschafft haben, über Jahrzehnte hinweg ja zu existieren. Und allein deshalb ist es schon mal wert, dieser Reihe einen eigenen Podcast zu widmen. Und es ist ja auch wirklich, es gibt so viel, was man dazu sagen kann, weil eben auch so eine krasse Entwicklung stattgefunden hat, nämlich von diesem klassischen, ja, wie nennt man es, Jump Jump'n'Run kann man es ja auch nicht nennen. Ja, so Jump, Action. Jump'n'Peitsch. Jump'n'Peitsch, Jump'n'Whip. Genau. Bis hin zu diesen ja schon fast Rollenspiel-Adventure-Action-mäßigen Metroidvanias, wie sie ja heißen. Genau. Und das ist ja eine unheimliche Entwicklung, die da stattgefunden hat, die die Serie auch nochmal sehr stark verändert hat. Eben, da hat sich eine Menge durchgezogen. Wir werden das hier auch gleich alles in Ruhe ein bisschen bequatschen. Da es sehr, sehr viele Castlevania-Games gibt, haben wir uns heute mal dazu entschlossen, wir machen das nicht in diesem ganz super detaillierten Format, wo wir jedes Spiel einzeln durchgehen und uns dann wirklich mal 20 Minuten drüber unterhalten, weil da würden wir wahrscheinlich noch übermorgen hier dran sein, da wäre Halloween vorbei und da würde der Podcast nicht mehr so viel Spaß machen beim Zuhören. Hoffe ich jedenfalls. Deshalb werden wir das jetzt so machen, dass wir nach und nach mal die verschiedenen Äras abgehen, in denen Castlevania gewesen ist und wie sich Castlevania dann verändert hat mit den einzelnen Plattformen. Ich habe das hier kurz ein bisschen reinsortiert und wir fangen gleich damit an. Erstmal eine kurze Pause, ein bisschen Castlevania-Musik. Okay, das war jetzt Musik aus dem ganz alten Castlevania-Spielen und ich meine, über Musik quatschen wir jetzt hier gleich nochmal in dem Fall, weil das war auch ein sehr großes Ding von Castlevania immer. Absolut, dass die immer bei der Musik also so viele einprägsame Tunes und Tracks und so weiter hatten, die sich die einfach ins Gehirn gebrannt haben, wenn du es ewig gespielt hast. Ich würde natürlich ganz gerne mit dem ersten Castlevania damals anfangen. Wir haben ja schon oft darüber gequatscht, Eddie, du warst ja ein NES-Kind. Ja, absolut. Und ich erinnere mich auch noch an mein erstes Mal Castlevania. Da gibt es noch diese Szene, wo Simon Belmont vor das Schloss kommt und dann gibt es, ich kann es nicht mehr so genau rekapitulieren, aber diese Kamerafahrt, wo man ihn von hinten sieht und dann das Schloss so größer wird oder irgendwie so. Und das war damals halt schon grafisch, war das schon eine Ansage. Das war zwar nur so ein kurzer kleiner Effekt am Anfang, die eigentliche Grafik war ja dann auch nicht mehr so besonders oder so, aber nicht schlecht, aber das weiß ich noch, wie er dann da so stand vor diesem Gebäude und dann kam die typische Castlevania-Musik und dann ging es los. Eben, das ist ein sehr einprägsames Bild. Ja. Eben zu NES-Zeiten, da hattest du natürlich jede Menge viele und jede Menge coole Spiele, aber Castlevania war da, glaube ich, nochmal ein bisschen was Besonderes, einfach durch sein Setting. Essentiell kann man das ja alles so zusammenfassen mit peitschenschwingender Held, geht zu Dracula Schloss und bekämpft dort quasi Dracula und alle Movie-Monster von Frankenstein über den Tod, über Fledermäuse und so weiter, währenddessen, bis er sich auf den Weg zu Dracula hinmacht und ihn endlich schlagen kann. Mann im Schloss gegen Dracula, das war ja das ganze Konzept. Absolut. Na, und im ganzen Wust an NES-Spielen von hüpfenden Klempnern und ballernden Robotern und anderen Geschichten hat das nochmal ein bisschen herausgestochen, ne? Das war eben thematisch anders als das, was du sonst hattest und durch den Vorteil, dass Castlevania ein Konami-Spiel ist, was du damals oder was mir damals immer präsent war, dass Konami eigentlich immer damals geile Spiele gemacht hat, auf dem NES speziell. Mit silbernen Packungen, ne? Und auch ein richtig schönes Cover für das erste Castlevania. Diese Szene, die du gerade beschrieben hast, war ja auch quasi jetzt ohne die Fahrt, aber das war das Artwork, was drauf war. Du siehst den peitschenschwingenden Simon Belmont, der Hauptcharakter mit der Peitsche, steht mit dem Rücken zum Schloss, schwingt das Ding durch. Oben siehst du noch das Gesicht von Dracula im Himmel, glaube ich. Und tatsächlich, wenn man mal rückblickt, ist das so schon das erste Mal vielleicht sogar, dass man unbewusst mehr oder weniger in Kontakt kam mit Manga. Stimmt. Weil ich meine, damals, wenn du solche Manga- und Anime-Geschichten in Amerika, in Europa hattest, da wurde das ja nicht speziell als Anime oder Manga dann dargestellt. Ich meine, wir alle haben irgendwie Captain Future oder Heidi oder sonst was geguckt früher, da mussten wir uns da angucken lassen. Da hat niemand gesagt, guck mal, was für ein geiler Anime das ist. Ja. Sondern das war ein Zeichentrickfilm, der eben ein bisschen anders gezeichnet war und vielleicht einem gefallen, dieser Stil. Und das war das, was du dann auf der Packung auch bei Castlevania dann gesehen hast. Ja. Das war, hatte diesen coolen Anime-Look, den du damals noch nicht richtig definieren konntest. Du wusstest nur, es sieht cool aus und ich mag es irgendwie. Es sah ja nicht nur auf dem Cover so aus, sondern auch innerhalb des Spieles. Das hatte ja, was ich beeindruckend fand, damals als ich als Master System Kind, der kein NES zu Hause hatte, bin bei einem Kumpel vorbeigegangen und der hatte Castlevania oder wie wir es damals genannt haben, Castlevania, natürlich, können wir auch kein Englisch, aber Castlevania, also dann bei ihm gespielt und er konnte das natürlich sehr gut, weil er das Tag und Nacht gespielt hat. Ich habe ziemlich abgelust, weil Castlevania, kann ich mich sehr gut erinnern, beeindruckend, Grafik, spielt sich auch gut, so ein schönes Jump'n'Run eben mit der Peitsche, wo du rumläufst und Zombies weghaust und so weiter, aber hacke schwer. Ja, das ist aber so, also das ging eigentlich bis zu diesen Metroidvanias, würde ich mal sagen, ein Markenzeichen von Castlevania, egal auf welcher Teil, egal welche Plattform, eigentlich schweineschwer. Schweineschwer, was aber auch zeigt, dass man damals einfach auch anders drauf war. Ja, ja? Weil heutzutage würde sowas nicht mehr funktionieren. Du würdest das Spiel dreimal spielen, weglegen und nie wieder anrühren. Aber damals hast du dich durch sowas durchgebissen mit den Spielen, wo du drei Leben und ein Continue hast und wenn du es nicht geschafft hast, alles nochmal von vorne. Genau das. Ne? Und dann, ich kann mich ja Nachmittag eben erinnern, wo ich das mit meinem Kumpel zusammen gespielt habe, hat mir ein bisschen ausgeholfen bei den Stellen, die er besser kannte. Aber da kommen wir mal zu einem Gegner nach wirklich 2 Stunden Spiel. Ja? Und du hast dort eben, ich glaube, hattest du ein Continue oder vielleicht sogar gar keins? Ich glaube, ein Continue hattest du. Ich weiß es nicht mehr. Also du hattest auf jeden Fall maximal 3 bis 6 Möglichkeiten und nicht mehr. Ja? Wenn das vorbei war, war das komplette Spiel vorbei. Kein Safe Game, kein extra Münze reinwerfen oder sowas, was du gewöhnt bist, sondern basta, es war aus. Und immer weiter du reingegangen bist, nach diesen 2 Stunden, dann irgendwelche so komische, ich glaube, waren das die Medusas oder diese komischen die fliegenden Köpfe, die dich versteinert haben, so, was auch eine der gemeinsten Gegner sind, die bisher in irgendein Spiel reingepackt wurden, durch ihre komischen Patterns, wie sie durch die Luft fliegen und egal wie du dich bewegst, die treffen dich trotzdem irgendwie und du fällst in den Abgrund, weil du versteinert bist. Ja, das ist so typische Castlevania-Momente, auch mit den Treppenstufen, die du quasi, das muss man erklären, es gab quasi 2 Plattformen, also man stellte sich vor 2 Plattformen, eine, auf der man läuft, eine oben drüber und die ist dann verbunden mit einer Treppe und wenn der Charakter halt diese Treppe hochgegangen ist, dann war der wie festgeklebt auf dieser Treppe, also man konnte dann nicht mehr von der Treppe springen oder so, sondern man konnte eben nur die Treppe komplett hochgehen oder wieder komplett runtergehen, man konnte auch nicht angreifen oder sonst irgendwas, das heißt, man war auf dieser Treppe im Prinzip den Gegnern ausgeliefert und wenn dann eben ein Gegner kam oder diese Medusa-Köpfe angeflogen kam, hat es einen einfach weggehauen. Und das war auch so eine Sache von Castlevania, die ich auch eigentlich bis heute noch hasse, ist dieser Kickback bei Gegnerkontakt. Also wenn man vom Gegner getroffen wird, dann ist es nicht so wie bei anderen Spielen, man verliert einfach Energie und blinkt oder sonst irgendwas und ist an der gleichen Stelle. Sondern wenn man bei Castlevania vom Gegner getroffen wird, dann fliegst du einen halben Meter in so einer festen Animation zurück und dann interessiert es auch das Spiel kein bisschen mehr, was dann Architektur ist oder sonst was. Also es kann sein, du fliegst an den Gegner, fliegst 1 Meter zurück in die Lava, Leben weg. Eben, und Castlevania hat speziell viele Szenen gehabt, wo du, sagen wir, über Abgründe hinweg springen musst, wo drehende Plattformen da sind, auf denen du 1 Sekunde verweilen kannst. Währenddessen fliegen noch 10 Gegner herum, die dich anballern oder sonst was passiert. Und da hast du eben schnell mal irgendeinen Treffer kassiert, wo du mal kurz nicht aufgepasst hast. Du hast diesen Kickback und schon bist du unten im Abgrund gelandet und Leben vorbei, zum Glück musst du ja, ich glaube, du hast Abschnitte immer wieder von vorne angefangen, je nachdem, wenn du durch verschiedene Türen gegangen bist, also dass du nicht einen kompletten Level immer von vorne anfangen musst, aber wenn du so eine beschränkte Anzahl an Leben hast, das hat dich gequält jedes Mal, wenn sowas passiert ist. Ja, es kommt drauf an, zum Beispiel bei Castlevania 3, der Endgegner Dracula hat, ich glaube, 3 oder 4 verschiedene Formen und wenn du verreckst, startest du nicht etwa kurz vor dem Bossraum, sondern wieder am Anfang von dem Dracula-Level, was halt auch richtig heftig ist, weil das halt auf dem Weg zum allerletzten Endgegner ist, ja. Das heißt, du musst 3 Formen Dracula schaffen, ohne ein einziges Mal zu verrecken, und das ist einfach ultra frustrig gewesen, ja. Also das ist halt Castlevania so ein typisches Element, weshalb ich auch der Meinung bin, dass die Spiele zwar in vielen Punkten richtungsweisend waren, gerade was Atmosphäre angeht, auch ein sehr erwachsener Stil, du hast es ja selber schon gesagt, Mario, Pilze, Kirby, was weiß ich, was es alles gab, aber Castlevania hatte schon ein bisschen was Ernsthafteres, ein bisschen einen erwachseneren Look, die Viecher sahen zwar jetzt nicht ultra gruselig aus, aber sie sahen auch, es waren auch keine glubschäugigen Knuddelfledermäuse, die da rumgeflogen sind. Eben, es war nun mal Frankenstein, gegen den du dort gekämpft hast, und es war nicht der Knuddel-Frankenstein. Und es war schon eine spannende Atmosphäre mit der Musik und mit der Level-Architektur wurde schon auch immer so ein bisschen so ein gotisches, ja, transsilvanisches Feeling rübergebracht und spielerisch war es aber damals natürlich trotzdem nicht auf Höhe einer von Mario oder nee, so. Nee, das, ja? Das absolut nicht. Da ist, ich glaube, es wollte es auch nicht wirklich dann sein. Es ging dort wirklich primär um Atmosphäre, um, naja, irgendwie das Gesamtpaket war dann damals einfach cool. Wenn du dir zurückdenkst, was Konami für andere Spiele dort hatte, wenn als Vergleich mal die Probotector-Sachen nimmst, ne? Mhm. Das ist also, Konami hat versucht, mal verschiedene Genres durchzumachen. Probotector war ihr Jump and Shoot mit Robotern, die rumlaufen und ballern. Na gut, es war ja eigentlich Contra, eigentlich waren es ja eigentlich, Soldaten. Eigentlich waren es ja Soldaten, aber ganz ehrlich gesagt, die Contra-Soldaten gehen mir so am Arsch, weil Probotector ist viel besser. Ja, weil ballernde Roboter sind viel cooler als Zensur hin und her. Wir wollen ballernde Roboter und keine irgendwelche Marines, die dort rumlaufen. Aber in der Hinsicht, ich meine das eben, weil Konami hat sich an vielen Genres versucht, die hatten auch eigene richtige Jump'n'Runs, sowas wie Bucky O'Hare, glaube ich, gab es damals, als mit dem springenden Hasen aus dem Comic und so weiter, oder Tiny Toons und solche Geschichten. Konami hat immer eigene Takes für eigene Genres gemacht, wie sie es dann machen wollten, und es kam immer was echt Schönes und Vernünftiges bei raus. Und Castlevania war eben ihr nicht wirklich Mario Jump'n'Run, aber dann mehr so ein actionreiches, atmosphärisches und vielleicht sogar eben mit Absicht wirklich bockschwere Spiel. Ja, vielleicht auch schon so einen leichten Arcade Stich. Stimmt. Arcade-lastig. Ja. Arcade, kurze Einschub hier. Es gab später auch ein Arcade-Spiel von Castlevania. Das allererste, was gekommen ist, war auf dem NES. Ich habe es mal kurz angesehen. Das kam so 2-3 Jahre später raus. Haunted Castle, glaube ich, hieß das. Und gab es nur in Amerika und Japan. Kann man sich mittlerweile im Internet angucken, die Videos. Und das ist zum Beispiel viel beschissener als das NES Castlevania. Also, das kenne ich gar nicht. Irgendwie den Arcade-Stil haben sie schon echt gut rübergebracht im NES-Spiel. Aber in der Arcade-Version haben sie es nicht gut gemacht, weil es sehr merkwürdig ist. Wahrscheinlich waren es irgendwie so ein Drittteam, dass ich da kurz mal reingesetzt habe. Aber das ist auch genug dazu. Also Castlevania 1, NES angefangen, ich glaube 87 müsste es gewesen sein. Auf dem NES natürlich hat sich für uns dann damals aus der Ära die Serie nochmal gefestigt. Zwei Nachfolger auf dem NES, Castlevania 3 hast du gerade angesprochen. Davor gab es aber noch Castlevania 2, Simon's Quest. Castlevania 2, Simon's Quest. Und das war in der Reihe der NES-Fortsetzung, muss ich mal meinen, da hattest du dich ja quasi damals gewohnt, es gibt einen Teil 1 von dem Spiel, dann kommt Teil 2 auf dem NES raus und der ist komplett anders als Teil 1. Ja, du sprichst natürlich auch Zelda zum Beispiel an. Zelda spreche ich an, Super Mario 2 spreche ich zum Beispiel an, die sich auf einmal komplett anders gespielt haben als der erste Teil, und Simon's Quest hat ein bisschen was anders gemacht auch. Ja, also spielerisch war es eigentlich schon ähnlich, aber es war einfach wesentlich komplexer. Es war erstens mal ein Passwortsystem dazugekommen. Und ich will es noch gar nicht Rollenspielelemente nennen, aber zumindest war die Welt ein bisschen freier, nicht mehr so ganz linear von links nach rechts und dann kommt der Endgegner, sondern es gab eine Stadt, wo man auch Hinweise bekommen hat, die waren zwar alle Schrott, aber es gab eben Townspeople, die irgendwas erzählt haben, um so ein bisschen die Story zu erzählen und ein bisschen Atmosphäre zu schaffen, und es gab Gegenstände, die man einsammeln konnte, die man nutzen konnte, und kleinere Rätsel, möchte ich fast sagen, die man lösen musste, wenn man wusste, wie. Wenn man Glück hatte und sich aus den kryptischen, schlecht übersetzten Hinweisen, die dann dort drin waren auf Englisch, die keinen Sinn viel ergeben haben, wenn man das dann irgendwie rausbekommen hat, dass man sich irgendwo hinknien muss, dann kommt ein Tornado, der nimmt einen mit, wenn man einen gewissen Gegenstand in der Tasche hat. Irgendwie solche Geschichten waren das. Ja, deshalb habe ich auch Simon's Quest habe ich nie durchgespielt. Das war so, ich habe das, glaube ich, damals nicht so richtig verstanden, als ich es gezockt habe. Mir hat es gut gefallen, weil die Grafik ordentlich war und die Atmosphäre eigentlich auch nicht so schlecht war, aber es war einfach, ich war damit überfordert, und wie ich heute weiß, lag das aber nicht daran, dass ich zu blöd war, sondern einfach, weil das Spiel einfach grottig programmiert ist. Ja, ja. Das muss man einfach so sagen. Die hatten sicherlich schon da gute Ideen, die sie sogar dann später in den Metroidvanias verwirklicht haben, indem sie das Spiel wirklich in eine Rollenspielrichtung entwickelt haben. Aber damals war es einfach irgendwie, es wirkt wie ein unvollständiger Alpha-Test. Ja, auf jeden Fall. Ambitioniert kann man es wirklich nennen, aber irgendwie diese Ambitionen sehr fehlgeleitet mit dem Ergebnis, was dann dort rausgekommen ist. Was ich in der Hinsicht nochmal empfehlen kann, das ist damals das allererste Review gewesen, was der Angry Video Game Nerd gemacht hat vor 5-6 Jahren, als er sein erstes Video gemacht hat. Und das war auch so ein sehr großer Rant, eine Eloge darüber, wie scheiße eigentlich Simon's Quest denn so ist. Ja, ich meine, zu Recht. Mit ein bisschen Abstand kann man vielleicht dem noch ein bisschen was abgewinnen und so weiter und so fort, aber naja. Das sollte es, glaube ich, auch zu Simon's Quest sein. Ich meine, viele von uns haben es dann übergangen. Wo es dann wieder interessanter wurde, war Castlevania 3 auf dem NES, was ich denke auch heutzutage immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel ist und auch einer der besten Titel der Castlevania-Serie. Ja, also ich würde es heute, glaube ich, trotzdem nicht mehr spielen, aber es war zumindest auch der beste NES-Titel. Grafisch nochmal, glaube ich, das letzte aus der Konsole rausgeholt. Musik fantastisch, also Atmosphäre war wieder top. Ist immer noch, wie ich schon gesagt habe, schweineschwer und es gibt leider auch da immer noch ein paar unfaire Stellen. Auch da kann man immer noch nicht von den Treppen gescheit abspringen. Aber ansonsten, spielerisch hat das unheimlich viele frische Ideen aus dem Hut gezaubert für die Castlevania-Reihe und hat sich wesentlich abwechslungsreicher gespielt als der erste Teil und ist für mich deshalb auch so, ja, es lässt sich schon so ein bisschen wie Super Mario 1 und Super Mario 3 vergleichen, vielleicht nicht ganz so krass, ja. aber schon, man merkt, mit Castlevania 1 wurde so ein Spielprinzip erfunden und mit Castlevania 3 haben sie dann eigentlich mit diesem Spielprinzip das Optimum rausgeholt für die Konsole. Ja, auf jeden Fall eben so, wie so eine Art kleine Entschuldigung dafür, dass es bei Simon's Quest nicht so gut geklappt hat. Wieder quasi dieses bekannte Zurück zu den Wurzeln. Nur da haben sie kapiert eben, was an Castlevania 1 so besonders war, auch nochmal aufgewertet. Bessere Grafik, bessere Levels. Du hattest, glaube ich, 3 Charaktere, zwischen denen du hin und her gesprungen bist. Darunter auch einen Alucard, ne, der Sohn von Dracula, der später nochmal eine größere Rolle gespielt hat in vielen Teilen. Das, wie du auch schon gesagt hast, das kam zu einem relativ späten Zeitpunkt beim NES raus, dass die damals auch schon kannten, wie gut sie mit der Konsole umgehen können, die Programmierer, und noch viel Grafik, viel Technik, gute Musik und so weiter rausgeholt haben und das immer noch eben einer der besten NES-Titel in der Hinsicht ist. Wenn man es heutzutage spielen will, es gibt es, glaube ich, mittlerweile auch als Virtual Console Download, dass man sich dann nochmal in Ruhe angucken kann für 500 Punkte. Ich glaube, das sollte der Titel einem wert sein, wenn man das nochmal nacherleben will. Aber es war so das kleine Abschiedsgeschenk in Richtung NES. Und das war ja zum Glück noch nicht der Schluss für die Castlevania-Reihe, denn die ist dann nachher auf die 16-Bit-Konsolen übergesprungen. Und da gehen wir gleich hin, nachdem wir ein bisschen Musik gehört haben. Okay, da sind wir wieder zurück und wie schon angekündigt, springen wir jetzt in die 16-Bit-Ära der Castlevania-Spiele, nachdem Castlevania 3 auf dem NES Richtung, ich glaube, 92 rausgekommen ist. Ich habe das vorhin nochmal nachgecheckt. Es ist sogar, ehrlich gesagt, ein paar Monate nach Castlevania 4 rausgekommen hier in Deutschland. Castlevania 4 war das erste 16-Bit-Spiel auf dem Super Nintendo. Super Castlevania 4 hier bezeichnet. Ich habe auch noch die Packung zu Hause herumliegen, wo du dann auch in der schönen silbernen Konami-Verpackung, NES-Verpackung das Spiel drin hattest, plus ein Sime Bellman, der hier wieder zurückgekehrt ist nach dem ersten Teil. Ich glaube, im zweiten Teil war ja auch der Hauptdarsteller, im dritten Teil natürlich nicht mehr so. Im vierten ist er wieder zurück, der liebe Sime Bellman, mit seiner Peitsche und dem langen wallenden blonden Haar. Und was mir damals nicht aufgefallen war, aber anscheinend ist es ja fast schon wie so eine Art kleines Remake des allerersten Teils. Das ist mir damals noch gar nicht so richtig bewusst gewesen. Mit Mode-7-Effekten. Genau. Ne? Mode-7, wer es nicht kennt, das sind diese speziellen 3D-Effekte gewesen, die das Super Nintendo damals zur Verfügung hatte. Das war damals der ganz große Selling-Point vom Super Nintendo. Wenn du das hast, dann hast du Mode-7, das war der Chip, der drin ist, und der konnte so 2D-Grafiken auf einmal in die Tiefe und wieder zurückbewegen, so skalieren. Zoom im Prinzip. Zoomen, wenn man und genau. Und das ist so ein Effekt, der dann eingebaut wurde bei Super Castlevania 4. Das war eben klassisch, wie der erste Teil, dass du im Dracula-Schloss ankommst und da durchgehen musst. Aber da waren lauter Effekte eingebaut, wie, ich meine, da kann sich jeder noch heute erinnern, diese Kerzenleuchter, die in den Hintergrund reingeschwungen sind und nach vorne wieder raus, die du dann als Plattform benutzen konntest. Das ist dir damals als so kleinen NES-Möppel, der von der Grafik daran gewöhnt war, sind dir die Augen ausgefallen, wie gut das aussah. Ja. Das war aber auch dann schon so das Beste, was das Spiel gemacht hat, finde ich. Ich bin kein großer Fan von Super Castlevania gewesen. Das war nett, aber da habe ich mir persönlich dann irgendwie spielerisch mehr erhofft, glaube ich, weil zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht mehr, gab's da alles schon? Da gab's Super Mario World, ja, da gab's, glaube ich, sogar schon A Link to the Past. Weiß gar nicht, oder kam das danach raus? Oder es kam um den Dreh ungefähr. Um den Dreh raus. Also man hat gesehen, dass einfach andere Titel von großen Franchises, sage ich mal, eine ganze Schippe draufgelegt haben, um ihr 16-Bit-Debüt zu feiern. Und da war dann irgendwie Super Castlevania mir zu altbacken. Also da habe ich mir dann einfach was Spektakuläreres gewünscht als rotierende oder zoomende Kronleuchte. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, ich hatte es ja vorhin ausgeführt, dass es sogar vor Castlevania 3 auf dem NES erschienen ist, ein paar Monate. Also es kam, glaube ich, im August 92 raus, das Super Castlevania 4 und Castlevania 3 im Dezember 92, dass da vielleicht irgendein anderes Team dran saß, als das es vorher gemacht hat. Und macht uns mal bitte hier ein Castlevania, ähnlich wie Teil 1, hier mit Mode-7-Effekten. Was ich auch nicht so berauschend fand, ist hier mit der Peitsche, die sie hier verändert haben, dass du sie jetzt quasi frei rotieren lassen kannst. Das klingt für mich auch, ich hatte den Eindruck damals, dass es so ein gewollter Effekt, weil die zeigen, guck mal, jetzt können wir die Peitsche hier Punkt für Punkt bewegen, als ob die hier aus so einem Lasso besteht und hin und her schwingen. Sehr schön finde ich immer noch heute die Musik da auch. Der Super Nintendo Soundchip immer noch einer der besten, was solche Soundtracks speziell angeht. Und es ist auch immer noch einer der Castlevania Soundtracks, die ich mir ganz gerne anhöre, wenn ich da mal zu Hause in die Playlist dann wieder reinkommt. Aber abgesehen davon eben ein Spiel, das sich damals dann gut gefesselt hat, aber ich glaube, heutzutage musst du es nicht mehr unbedingt spielen. Also ich würde auch nicht sagen, dass es ein Klassiker ist. Es ist nett und es ist sicherlich kein schlechtes Spiel, aber es fällt nicht in die Kategorie Klassiker bei mir. Ein bisschen ähnlich sieht das aus mit dem Versuch, das Spiel erstmals von der Nintendo-Konsole wegzubringen, weil ein Jahr nach Super Castlevania 4 kam Castlevania Bloodlines für das Mega Drive heraus. Der erste Versuch eben, die Castlevania-Reihe auf dem Mega Drive von Sega zu etablieren und nicht mehr auf Nintendo. Und der Titel, ähnlich wie bei Super Castlevania 4, ein nettes Spiel, aber auch nicht so ganz das, was man sich erhofft hat. Ja, das stimmt. Der ist auch sehr actionlastig. Sehr arcadisch. Ich glaube, kann man da nicht auch irgendeine Tussi spielen mit Lanze oder so? Also es war ein Typ, du konntest dort erstmals einen Charakter spielen, der keine Peitsche hast. Du hast am Anfang die Auswahl zwischen zwei Charakteren. Das ist, glaube ich, ein dicker Kerl mit einer Lanze, genau, der zugestoßen hat und einen Peitschenmann, wieder irgendein anderer Belmont jetzt diesmal, weil, ich meine, Dracula ist unsterblich, da können die Belmonts sich auch dann in unendlicher Reihenfolge selber dann zeugen, dass du dann immer mit einem anderen Belmont da reingehst, ein paar hundert Jahre später. Und was sie nochmal gemacht haben, war auf das Mega Drive, weil Mega Drive war ja nicht ja damals so die Konsole für die cooleren Typen, für die härteren Typen, dass sie dann mehr Blut reingetan haben ins Spiel, kann ich mich noch sehr erinnern. Du hast dort dann die Zombies dran gehauen, die sind auf einmal in so einem Bluthaufen dann zusammengesackt, was du auf dem Super Nintendo nicht hattest. Aber grafisch, glaube ich, ich habe das als sehr gut in Erinnerung. Grafisch war es sehr gut, ja. Aber haben wir nicht eins vergessen? Haben wir nicht Dracula X vergessen? Ich würde, Dracula X würde ich gerne dann hinten dran machen, weil es uns schön die Überleitung zum nächsten Spiel hin macht, weil es ja direkt dann in unser kleines, ja, das Highlight des Podcasts wahrscheinlich mit Symphony of the Night dann reinführt. Ja, wir haben noch N64. Das ist dann das Lowlight, aber das kommt. Das können wir auch weglassen. Genau. Ja, N64, da kommen wir dann eben danach dazu, weil ich das hier so kategorisiert habe. Wir springen also ein bisschen mit den Jahren hin und her, dafür, dass wir es dann vernünftig in der Reihenfolge hier drin haben. Castlevania Bloodlines kann man sich, glaube ich, eventuell auch auf der Virtual Console angucken. Ist auch ein nettes Spiel. Ja, also wie gesagt, auch typisch in der Konami, wir verwerten nochmal Spiele zweit fürs Mega Drive Reihe, haben sie auch mit Probotector zum Beispiel gemacht, dass sie extra ein neues Spiel fürs Mega Drive gebaut haben, das anders war als das Super Nintendo Original und in Teilen sogar besser. Man kann sich es mal angucken, es ist schwer beurteilbar, man kann jetzt nicht sagen, hier, loslaufen und sofort spielen, aber so ein crappy Spiel war es auch nicht unbedingt. Ja, also wie gesagt, ich habe kaum noch Erinnerungen. Ich weiß, dass ich es gezockt habe. Ich weiß, wie gesagt, habe mich an den Dicken mit der Lanze erinnert. Auch wenn ich dachte, dass es eine Frau ist. Und an die Grafik und an das Blut und so. Aber es hat sich sehr actionlastig gespielt. Und ich glaube, ich war sowieso zu dem Zeitpunkt, also meine 16-Bit-Zeit war doch arg geprägt von Rollenspielen oder von zumindest Spielen, mit Rollenspielelementen, auch Action-Adventure oder so, aber ich war nicht so der reine Action-Typ. Ich habe wenig Shooter gespielt, ich habe wenig Jump'n'Runs gespielt oder wenig solche Sachen, außer, weiß nicht, jetzt den, die man halt spielen muss, wie Super Contra oder Gunstar Heroes. Du musst dir eben eine Zeit rausnehmen, wenn du dann Illusion of Gaia, Terranigma, so Final Fantasy halt 6 und sowas dann das spielst. Das war halt mein Credo auch damals, so, das waren die Dinge, die ich gezeigt habe. Ich habe auch alles importiert. Ich hatte eine 5060 Hertz Super NES und 5060 Hertz Mega Drive mit ausgefeilten mit den Schächten, ne, damit das reinpasst. Cartridge-Schächten, genau, damit die japanischen Dinger reinpassen und hab halt zu dem Zeitpunkt fast nur Sachen gespielt, wo man in irgendeiner Form Rollenspielelemente drin gefunden hat. Deshalb war ich damals dann auch so ein bisschen weg vom Thema Castlevania, sowohl auf dem Super NES als auch auf dem Mega Drive, weil die dann doch eher actionlastig waren. Ja. Ich meine, das, Geschicklichkeit. Genau, zum Glück später hatte ich die Castlevania-Reihe dann genau mit den Elementen, die dir gefehlt haben, später reingeholt. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, das eine Spiel, was du schon angesprochen hast, das kam hier in Deutschland nie raus damals, das kam in Japan, in den USA nie raus, aber es kam in Japan raus, das war Dracula X, Rondo of Blood, glaube ich, hieß es. Und da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, in der Videogames damals, dass sie das Spiel quasi angekündigt haben, das gibt's nur in Japan für die PC Engine, die Konsole dort. Also PC Engine hier in Deutschland, glaube ich, kann man es mittlerweile als Turbo Graphics bei der Virtual Console runterladen, die Spiele. Das war so ein Konkurrent vom Mega Drive, NES, Super Nintendo Ära mit ganz cooler Grafik. Bessere Hardware und hatte vor allem schon damals ein CD-ROM mit dabei, mit der man dann dicke Videos und Sprachausgaben und sowas mit reintun kann. Und das wurde damals in der Videogames hier angekündigt, in der deutschen Videogames-Zeitschrift, als das einzige japanische Spiel, was original deutsche Sprachausgabe mit drin hat. Es ist nie in Deutschland rausgekommen, aber das Spiel fängt eben an, Rondo of Blood, mit einem deutschen Monolog. In der guten alten Zeit, da leben die Menschen noch in Ruhe und Frieden. Ich spiele das wahrscheinlich jetzt mal einmal kurz ein. In der guten alten Zeit lebten die Menschen noch ruhig und in Frieden. Niemand glaubte, dass es in Zukunft zu einer Bedrohung kommen würde. Auf der Schattenseite des Friedens und des Wachstums gab und gibt es aber auch immer das Böse. Die Menschen beginnen, das Wachstum abzulehnen und bezeichnen den Frieden als Degeneration. Wir haben uns hier versammelt, um die Mächte der Finsternis mit unserem verfluchten Blut zu rufen. Wir wollen, dass sie die Welt regieren. Wir erwarten lächelnd den Niedergang der Welt. Nach 100 Jahren ist der Böse wieder auferstanden. Er kann sich in eine Fledermaus, einen Wolf und Nebel verwandeln. Er liebt die Nacht. Er schlürft das Blut von jungen Frauen und lebt ewig. Der Burker des Teufelschlosses, der Herr des Bösen, Graf Dracula ist auferstanden. So, jetzt habt ihr mal gehört, wie sich das angehört hat damals. Und ehrlich gesagt, für 1993, als das Spiel damals rausgekommen ist, da hatten wir hier, die keine PC Engine haben. Ich weiß nicht, hast du das damals gespielt? Oder? Ich hab's gespielt. Ich hatte auch eine PC Engine. Ich hatte das Spiel nicht. Das hatte ein Kumpel von mir. Und ich habe kaum Erinnerungen dran, muss ich ehrlich gestehen. Ich erinnere mich sogar an den Test und an so kleine Bruchstücke. Ich habe es aber nicht wirklich ausgiebig gespielt. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich wäre der Dracula-Experte. So. Ich habe es ein paar Jahre später nachgeholt. Damals leider keine PC Engine verfügbar. Und die Preise sind damals wahnsinnig gewesen. Heute sind die Preise für ein Exemplar auch wahnsinnig. Aber zum Glück haben sie sich mittlerweile mit Remakes und so weiter behelfen, das vernünftig spielen. Aber es war schon beeindruckend für ein Spiel, was 1993 rausgekommen ist. Du hast einen komplett in 2D-Grafik animierten Anime-Vorspann gehabt. Also nicht nur dann so typisch gezeichnet und als Video aufgenommen, sondern richtig mit großen 2D-handgezeichneten Figuren, die dort drüber gelaufen sind. Und du hast diesen deutschen Monolog, der natürlich ein bisschen merkwürdig klingt, wie ihr gerade vorhin gehört habt, wenn man es dann so direkt als Deutscher hört. Aber die Japaner fanden es anscheinend ziemlich cool. Und darüber hinaus ist das Spiel selber immer noch, meiner Meinung nach und der Meinung vieler nach, das beste klassische Castlevania. Klassisch in der Hinsicht Jump'n'Run oder Jump'n'Punch mit klassischen linearen Levels. Du konntest bei dem Spiel zusätzlich noch viele Abzweigungen wählen in manchen Leveln, dass du mal durch eine Tür oben oder durch einen Geheimgang unten gegangen bist und auf einmal haben sich ganz andere Level dir eröffnet. Aber abgesehen davon war es so ein wirklich klassisches, du gehst von links nach rechts, besiegst einen Endgegner und gehst in den nächsten Level Castlevania. Mhm. Und es spielte sich damals gut, es spielt sich heute immer noch gut. Du hast als Hauptcharakter gespielt Richter Belmont oder Richter Belmont, der einen blauen Anzug anhatte und seine Peitsche geschwungen hat. Der hat ein paar mehr Moves drauf gehabt als Simon Belmont. Und mit dem konntest du da echt, ja, es hat Spaß gemacht. Also wenn man es auf einen Nenner bringen will, es macht heute noch Spaß. Und wer es heutzutage spielen will, es gibt für die PlayStation Portable eine Neuauflage. PSP, das heißt Dracula X Chronicles. Kriegt man für so 20, 30 Euro mittlerweile hierzulande. Und dort ist drauf Castlevania oder Dracula X, Rondo of Blood als 3D-Neuauflage. Wenn man die durchgespielt hat, wird das klassische 2D-Original freigespielt, damit man sich das angucken kann. Ja. Beide funktionieren ganz gut. Also das 3D ist jetzt nicht so supi-dupi. Man kennt es, wenn so alte 2D-Spiele auf 3D umgestellt werden. Nur von der Grafik her, nicht vom Gameplay. Mhm. Muss es nicht unbedingt heißen, dass die wirklich jetzt hier gut und gelungen sind. Aber dort passt es und zur Not lädt man sich einen Spielstand runter und kann das 2D-Original gleich spielen, dass es damit drauf ist. Aber das Wichtige an dem Spiel ist, auch wenn es hierzulande nicht rausgekommen ist, dann Dracula X, führt es uns gleich ins nächste Segment, denn es war quasi der direkte Vorgänger von dem Glanzstück der Castlevania-Serie, von Symphony of the Night. Genau, das war der erste Auftritt auf der PlayStation. Der erste Auftritt auf der PlayStation. Und für mich heute noch einer meiner All-Time-Classics. Eines meiner wirklich, würde ich sagen, Top 10 Spiele of all times. Ich habe dieses Spiel wirklich geliebt und habe es mir auch direkt, weil es gibt ja auch irgendwie im Xbox Live Arcade Shop, habe es mir direkt nochmal gekauft und nochmal angefangen zu zocken. Weil ich es nach wie vor, es ist für mich wirklich, von dem, was es ist, ist es perfekt. Es ist klassische Art, es ist 2D. Mhm. Man muss es sich einfach im Prinzip vorstellen wie ein Metroid, aber halt mit der Atmosphäre und dem Setting von Castlevania, also Vampire, Schlösser, Dracula und dem Ding. Und was eben noch als Element dazu kam, was unfassbar motivierend war, ist, dass eben diese ganzen Rollenspielelemente dazu kam, nämlich, dass du im Level aufsteigen konntest. Mhm. also deine Fähigkeiten verbessert hast, du Erfahrungspunkte gekriegt hast fürs Gegnermetzeln und was auch damals ja fast schon Diablo-ähnliche Züge hatte, dass die Gegner Items gedroppt haben, also Waffen oder andere Gegenstände und man so wirklich auch so dieser Sammeltrieb, den man aus anderen Genres kannte, sich da auch wirklich noch breit gemacht hat. Mhm, auf jeden Fall. Jetzt sagen wir erstmal, Herr Budimann, ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Komm her. Entschuldigung. Hallo. Ciao, Budi. Genau das auch. Genau das findet er auch. Tschüss. Tschüss. So ist das hier, wenn man... Grüß wenn die man Frau. In der Sauna sitzt und einen Podcast macht, dann kommen mal die Kollegen rein. Eben, und kommen rein und machen hier so Staubsaugen und so weiter und so fort. Nerven ein mit ihren freundlichen... Ja. Aber wieder zurück zum Thema. Du hast vollkommen recht. Es war damals einfach so eine Art Spiel, was einem die Augen geöffnet hat. Vor allem, weil die Castlevania-Reihe so gut sie gewesen ist, ist natürlich im Grunde immer nur ein normales Jump'n'Run gewesen. Und das Konzept ist eben etwas, was nicht ewig hält einfach. Ja. Ne? Und speziell als Symphony of the Night rausgekommen ist, ich glaube, es müsste sogar so 98 gewesen sein, 97, 98. Warte mal, ich check das mal kurz. Kam raus, 97 kam das raus, das heißt die Castlevania-Serie war ungefähr 10 Jahre alt bis zu dem Zeitpunkt und es war einfach mal Zeit für was Neues und damals, ich habe mir mal ein bisschen schlauer gemacht über das Teil, hat sich nicht nur das Spielprinzip geändert, dass du weg vom normalen Jump'n'Run dort so eine Art Metroid-Stil hast mit einem großen, also das Schloss ist beibehalten worden, aber das Schloss ist jetzt eine große Map, die verschiedene Durchgänge hat, wo du verschiedene Labyrinth, wo du Fähigkeiten unterschiedliche dir sammeln kannst, damit du in andere Bereiche dann hingelangst, sondern du hattest auch ein komplett neues Team an Leuten dran, die sich einfach nochmal was Neues überlegt haben. Du hattest einerseits einen neuen Designer oder eine neue Designerin, die heißt Ayami Kojima und auch nicht verwandt mit dem Hideo, die heißt nur so gleich und die ist zum Beispiel zuständig für das Artwork und das, die Grafik von Symphony of the Night und ich meine, jeder, der damals mit Castlevania angefangen hat, von den coolen alten Anime-Porträts, die auf den Spielen drauf waren, jetzt hast du richtig so ein stilistisches Anime-Zeug drauf. Also ich kann mich auch erinnern, ich hatte das von der Maniac das Symphony of the Night Cover als riesiges Poster gehabt und das sah einfach geil aus. Ja. Das hat immer diesen leicht androgynen Touch gehabt, wenn Ayami Kojima die Charaktere zeichnet, aber das ist gleich zu einem Markenzeichen der Castlevania-Spiele geworden und das hat eben nochmal so einen kleinen Hingucker gemacht, speziell wie die Grafik in dem Spiel designt war, wie das außerhalb designt war. Du hattest eine neue Musikerin dran, auch wieder eine Frau, Michiro Yamane heißt die und die hat einen neuen Soundtrack komponiert für das Spiel. Vorher hattest du so einen klassischen, auch einen coolen, auch einen sehr guten Soundtrack bei den Castlevania-Spielen von Inhouse von Konami gemacht. Und die Frau hat jetzt quasi mit richtigen Instrumenten, komplett instrumentierten Soundtrack mit Orchester, teilweise mit dicken Gitarrensoli mit drin verbaut und hat der Castlevania-Musik nochmal einen anderen Dreh gegeben, die dann auch auch bis heute eigentlich dann geblieben ist bei der Serie, dass da der gewisse Touch drin war. Und zusammengenommen mit dem neuen Gameplay hat es aus dem Erlebnis Castlevania wirklich was komplett Neues und komplett anderes gemacht. Mhm. Na, der Vergleich damals immer, viele Leute bei mir, die Kumpels haben diskutiert hier, welches ist jetzt besser, Super Metroid oder Castlevania Symphony of the Night? Weil okay, es sind zwar ein paar Jahre dazwischen gewesen, aber es waren die beiden Titel, die am vergleichbarsten sind. Mhm. Und ich meine, da kannst du dich wahrscheinlich heute noch vernünftig drum streiten. Ich persönlich denke, Super Metroid ist da noch einen Tacken drüber, weil es einfach perfekter durchdesignt ist. Aber ja, das ist einfach auch eine Frage des Geschmacks, was man einfach, welches Setting einem besser gefällt. Ich muss einfach sagen, bei Metroid ist einfach durch die Atmosphäre, durch die Musik, da kriege ich einfach eine Gänsehaut, ist es bei mir einfach noch einen kleinen Tacken drüber, aber für mich ist Symphony of the Night schon auch eine Verbeugung vor Super Metroid. Ja. Also das merkt man einfach, dass Super Metroid einen unheimlichen Einfluss darauf hatte. Ich glaube, das würden die Programmierer auch niemals bestreiten. Nee, absolut nicht, ja. Und ich freue mich, weil es gab ja nach Super Metroid lange nichts, was in dieser Art war und das Spielprinzip von Super Metroid ist aber perfekt oder von Metroid an sich. Das ist genau mein Ding, ja. Und deshalb habe ich mich tierisch darüber gefreut, dass es jemand schafft, dieses Spielprinzip sinnvoll weiter zu nutzen und auch um einige Sachen zu ergänzen, wie eben diese Rollenspielelemente, die ich schon angesprochen habe, aber auch zum Beispiel super fette Endbosse. Ja, genau. Das muss man in Sachen von Super Metroid, sag ich schon, von Symphony of the Night auch erwähnen. Bei Super Metroid gab es 3. Ja. Und bei Symphony of the Night gibt es, weiß ich nicht, ein Dutzend. Eben. Und es gibt richtig riesengroße Typen, die du auch mit unterschiedlichen Taktiken machen musst, und du wirst jedes Mal belohnt, wenn du ihn schaffst, wenn du ihn erlegst, kriegst du dick Erfahrungspunkte und ein fettes Item als Belohnung, und du konntest ja relativ weit kommen, und manchmal bist du irgendwo hingekommen, hast einen, ich erinnere mich noch, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, Garganto Gulas, Gole. Du meinst den großen aus Leichen zusammengebauten Endgegner, ja, oder? Diesen Riesen, der irgendwie drei Bildschirme groß war, also du musstest wirklich auf mehreren Ebenen hochgehen, um ihn komplett zu sehen. Und ich weiß noch, dass der eigentlich unbesiegbar war damals zu dem Zeitpunkt, aber ich habe es irgendwie geschafft, habe da eine Ecke gefunden, wo mich all seine Attacken nicht getroffen haben, und dann habe ich einfach immer die Dolche in ihn reingeschossen, und keine Ahnung, es ging irgendwie, ich weiß auch nicht mehr genau, wie ich es gemacht habe, auf jeden Fall habe ich ihn nach, glaube ich, einer halben Stunde oder so erlegt gehabt, ohne dass ich Schaden genommen habe. Also ich habe halt wirklich diesen Glitch gefunden, wo ich untreffbar bin. Wo du Glück gehabt hast. Aber da ich trotzdem eigentlich zu schwach für ihn war, hat es halt einfach ewig gedauert. Aber ich habe es halt einfach so lange durchgezogen, bis er gefallen ist. Weil ich mir gedacht habe, auch wenn ich nur 5 Energie abnehme, irgendwann fällt er. Irgendwann fällt er. Es kommt mir sehr bekannt vor. Erinnert mich an meinen Terranigma-Endgegnerkampf, der 3 Stunden gedauert hat, weil ich unterlevelt war und nicht aufgeben wollte. No. Also sowas ist es. Das Spiel motiviert dich einfach dazu, mit dieser Verbissenheit dran zu gehen. Unglaubliche Endgegner, diese unglaubliche Kreativität, die in das Spiel dort reingegangen ist. Ich meine, so eine Bildsprache hat Castlevania vorher auch schon gehabt mit coolen Monstern und coolem Schloss und so weiter. Aber alles, was an Ideen abgefeiert wurde vom Endgegner, vom Level-Design, von Items und Gegenständen und Special-Fähigkeiten, mit denen du dich auch immer weiterentwickelt hast, mit Kleidung, die du rollenspielmäßig anlegen kannst, mit verschiedenen Special-Items, mit der Tatsache, dass ich das Spiel damals durchgespielt habe und ich gedacht habe, okay, durchgespielt, Dracula am Ende beendet und alle kratzen ab. Nee, ist gar nicht. Da gibt es ja noch ein weiteres Ende und das Spiel ist doppelt so groß eigentlich. Ja, das ist auch ein super geiles Feature gewesen. Man muss das vielleicht kurz erklären. Es gibt auch eine Prozentanzeige, wie weit man das Spiel durchgespielt hat, was ja viele Spiele heutzutage haben, 80%, 70% und so weiter. Und man zockt also Castlevania durch und ist bei 100%. Und was passiert ist, dass dieses gesamte Schloss, dieses Riesenlabyrinth, in dem man jetzt fast alle Winkel geglaubt hat zu kennen, dass sich das auf den Kopf dreht. Das exakt gleiche Schloss, also exakt die Stages, in denen man war, dreht sich, also man besiegt Dracula und dann fängt man quasi von vorne an. Oder man fängt direkt dort bei Dracula an. Und das Schloss steht auf dem Kopf. Und es sind überall neue Gegner, neue Items, neue Endbosse. Und es spielt sich komplett anders, da es ja jetzt auf dem Kopf steht, aber es spielt sich genauso schlüssig. Ja, das genau. Das ist eigentlich eine Meisterleistung. Das ist das total Überraschende. Es fühlt sich nicht direkt an, als ob du durch die gleichen Räume durchgehst, weil da eben die anderen Gegner sind. Und vor allem dadurch, dass die Level ja natürlich so designt wurden, dass du es nicht direkt merkst und es normal durchspielst, dass sie auch eben auch über Kopf dann funktionieren. Ja. Und du die echt gut dann erst wirklich bearbeiten kannst, wenn du die ganzen Fähigkeiten dir drauf geschafft hast. Mit diesem High Jump, womit du von unten nach oben ganz schnell kommst, oder die Fähigkeit, als Fledermaus kurz entlang zu fliegen oder als Nebelwand durch irgendwie Wände durchzugehen. Und es wirklich, als ob du ein zweites Spiel dann auf einmal bekommst, von dem du das gar nicht erwartet hast, ne? Dass dann nochmal ein Castlevania extra ist. Und das sind eben Sachen, die Castlevania oder Symphony of the Night damals neu, besonders damals sehr gut gemacht hat. Ich glaube, in der Videogames oder in der Manic hat es auch nicht so eine Riesenbewertung bekommen, ähnlich wie bei Super Metroid, so irgendwas um die 80, oder? Nee. Hat es was Gutes bekommen? Ja, die haben beide sehr gute Wertungen. Okay, dann 88 oder okay, so. Okay, 88, gut. Dann habe ich es falsch in Erinnerung gehabt. Aber ich weiß, dass es sich damals leider nicht so dolle verkauft hat, weil es relativ schnell selten geworden ist. Ich habe das Glück gehabt, dass ich meine Exemplar, leider nur die deutsche Version, die ein bisschen langsam gewesen ist und mit dicken 50-Hertz-Balken damals ausgestattet, für wenig Geld bekommen habe im Kauf. Aber es war sehr schnell dann ausverkauft, weil es einfach wenig Leute oder wenig produziert worden und wenig Leute gekauft haben. Und es galt eben sehr als Geheimtipp für lange, lange Jahre. Eben bis wir das Glück hatten, dass es dadurch durch das ganze Aufkommen der Digitalisierung, Xbox Live Downloads, PSN Downloads, Remake für PlayStation Portable, Virtual Console, glaube ich, eventuell dann irgendwann nochmal, wenn das dann soweit ist, dass man es heutzutage auch für wenig Geld dann kaufen kann. Und vor allem, egal für welches Spiel man sagt, es lohnt sich ja heute lohnt sich auf jeden Fall Symphony of the Night, wenn man es nicht gespielt hat. Also wer, wie gesagt, jetzt nicht ein God of War an Grafik erwartet, sondern einfach auch wirklich noch mit klassischer 2D-Grafik was anfangen kann und Symphony of the Night noch nicht gezockt hat, der führt gar keinen Weg dran vorbei. Also das ist für mich immer noch, ich wünschte, ich könnte es noch einmal zum ersten Mal spielen. So. Ja, das ist echt eine fiese Sache. Also ich habe es bestimmt mindestens so 10 plus Mal durchgespielt. Mal auf der einen Konsole, mal hier, mal dort. Und ich weiß nicht, mal sehen, vielleicht packe ich es, ne, ich glaube, ich packe es nicht rein, sonst ist mein Tag wieder vorbei, dann habe ich es wieder bis dorthin, bis die ganze Zeit drin vertrödel, wenn ich es wieder reinlege. Also wie gesagt, ich habe es mir auch für 800 Xbox oder 1200 Xbox-Punkte gekauft. Ja, da denkt man, also wenn ihr gerade unterwegs seid und den Podcast hört und eure schönen Süßigkeiten abholt an den Türen oder irgendwas und den Podcast dabei hört, geht doch mal nach Hause, wenn ihr dann seid und ladet es euch mal runter auf Xbox oder PSN und dann zockt mal das Wochenende durch. Ich glaube, man kann wesentlich Schlechteres mit seiner Zeit am Wochenende Absolut. Anstellen, als Symphony of the Night dann spielen. Für mich wirklich, also muss man einfach sagen, Klassiker und auch gleichzeitig wegweisend für die weiteren Castlevania-Teile, weil mit Symphony of the Night hat sich im Prinzip die Castlevania-Serie gespalten und hat quasi Jünglinge rausgebracht, die dann eben auch in diesem Metroidvania-System gespielt haben, vornehmlich dann auf Handhelds und da auch da richtig, richtig tolle Spiele rausgebracht haben. Genau, das ist es. Nachdem Symphony of the Night eben rausgekommen ist, hat es ein paar Jährchen gedauert, weil sich viele Leute dachten, okay, das ist so der Abgesang auf die 2D-Castlevanias, weil damals alles neu, alles muss 3D sein. Und da nochmal zu der Zeit ein 2D-Spiel rauszubringen, eben, ja, wir kriegen noch ein gutes 2D-Spiel und das ist es dann gewesen. Da wird kein 2D-Castlevania mehr nachkommen. Habe ich auch damals ein bisschen resigniert, leider, weil ausgerechnet jetzt, wo die 2D-Ära anscheinend vorbei ist, kommt das beste Spiel aus der Castlevania-Serie und wir werden sowas dann nicht mal wiedersehen. Hatte sich die Serie aufgespalten, über die 3D-Teile sprechen wir später noch im Kurz, weil viel mehr haben die auch nicht verdient, dass man die dann kurz abhandelt. Aber wie du schon gesagt hast, die Castlevania-Reihe dann ein paar Jahre später, wo dank des Game Boy Advance, wo es auf einmal wieder dann, der 2001 rausgekommen ist, wo es auf einmal wieder dann en vogue dann quasi war, 2D-Spiele zu machen. Ja, es war so ein bisschen die Flucht nach vorne, ne? Der GBA konnte ja jetzt nicht wirklich tolle Sachen darstellen, aber er konnte sich beliebter Elemente vom Super Nintendo und Nintendo einfach bedienen. Und klar, da hat man sich dann gesagt, okay, warte mal, das ist eigentlich ein perfektes Spielprinzip, was auch auf einem Handheld wunderbar funktioniert und sich umsetzen lässt. Das ist nichts, was uns vor grafische Hürden stellt, aber trotzdem ein Spielprinzip, was sehr komplex ist und fesselt. Genau, und eben, dass du die Möglichkeit hattest, da nahezu Super Nintendo-Qualität von der Technik hinzubekommen, hast du quasi jetzt so verlorene Super Nintendo-Spiele gespielt, rausgekommen sind. Das erste auf dem Game Boy Advance war Circle of the Moon. Hieß es damals, 2001 rausgekommen, also 4 Jahre nach Symphony of the Night, eine ziemlich lange Wartezeit. Und als Fan von Symphony of the Night hat man sich erstmal gefreut, dass das Spielprinzip von Symphony of the Night erhalten geblieben ist. Du hattest also nicht mehr die Rückkehr zu dem klassischen 2D-Castlevania, dass du einfach nur Action gehabt hast, sondern wirklich, dass es hier auch wie so ein Metroidvania oder manche sagen auch Castleroid, glaube ich, dazu, was eine sehr beschissene Wahlweise ist, wie man es sich da ausdrücken kann. Aber dass dieses Metroidvania beibehalten worden. Und die Sache, an die ich mich damals erinnern kann, ich habe das Spiel mir gekauft auf dem GBA, aber ich hatte Probleme, da überhaupt irgendwas zu erkennen, weil der scheiß Bildschirm so dunkel war. Der GBA hatte wirklich einen sehr, sehr schlechten, der Bildschirm war bunt, aber er hatte sehr schlechte Lichtverhältnisse oder so. Ein beschissenes Spiegelglas. Genau, du hast also mehr dicht dort gesehen, wenn du das unter die Lampe gehalten hast, als das Ingame-Zeug. Und ich musste das ehrlich dann auf dem Emulator dann nochmal durchspielen, damit ich überhaupt was erkenne, was da drauf ist. Und du hattest dann quasi den Zusatz, das Circle of the Moon, ich kann mich erinnern, dass es auch wieder schwer war. Es war auf jeden Fall schwerer als Symphony of the Night mit richtig knallharten Endgegnern. Und selbst die normalen Gegner waren strukturell so aufgebaut, dass du auch so deine Probleme mit haben kannst. Also es war schon wirklich an die Hardcore-Fans teilweise gerichtet. Ah. Aber es wurde ja dann nochmal, also im Prinzip nochmal die Idee weitergesponnen, ja, für Game Boy Advance. Genau. Also nachdem sich dann herausgestellt hat, okay, die Leute kaufen immer noch Castlevania, die kaufen Castlevania in 2D, hat es quasi den großen Castlevania, Metroidvania Rubel losgetreten, dass jetzt auf einmal teilweise im Jahrestag neue Spiele rausgekommen sind. Circle of the Moon war der Anfang. Dort nachgeschoben wurde ein Jahr später Castlevania Harmony of Dissonance, wurde es genannt. Und das ist auch ein Castlevania im Metroid-Stil, relativ Harmony ähnlich. Harmony of Dissonance war noch GBA. Genau. Also wir sind noch auf dem GBA. Doch es gab 3 GBA-Spiele und 3 DS-Spiele. Harmony of Dissonance ist das 2. GBA-Spiel, was... Moment, jetzt bin ich durcheinander. Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, Aria of Sorrow. Dann gab es Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin und Order of Ecclesia. Genau, okay. Das ist dann die Reihenfolge. Aber wir sind jetzt bei Harmony of Dissonance. Harmony of Dissonance, also ich glaube, wir brauchen nicht zu sehr ins Detail bei den einzelnen Spielen zu gehen, weil die sind sich wirklich alle relativ ähnlich und alle im Detail nur unterschiedlich. Das Besondere an Harmony of Dissonance war einerseits, dass der Schwierigkeitsgrad runtergesetzt wurde. Ich glaube, Kollege Trant sitzt auch momentan dran und spielt zu Hause als Castlevania Noob. Wir hatten ihn eingeladen hier zu der Runde, aber der hat fast gar keine Spiele leider gespielt und wollte dann dementsprechend nicht mitmachen. Aber zum Glück sitzt er jetzt dran und holt ein bisschen was nach. Und ich glaube, Harmony of Dissonance ist wohl das richtige Spiel, um dort einzusteigen, weil es ist nicht so schwer. Es sieht grafisch ganz gut aus. Wenn man damit leben kann, die Musik ist leider die schlechteste von der ganzen Castlevania-Serie, weil die dort irgendwie was Spezielles versucht haben, mit dem Soundchip, habe ich mal gelesen, von dem GBA zu machen. Und es klingt, als ob hier irgendwie so 3 Katzen, die am Trommelfeld kratzen die ganze Zeit. Mhm. Also es ist schon sehr strange. Ich mochte die Musik überhaupt nicht. Aber ansonsten ist es ein nettes Castlevania, was man zwischendurch gut spielen kann. Die GBA-Spiele haben auch so eine runde Durchspielzeit von so 6, 7, 8 Stunden. Also das ist ja was man an ein paar Nachmittagen mitnehmen kann oder wenn man sich da mal wirklich intensiv mal ein Wochenende dran setzt, auch durchspielen kann. Auch sehr schön, kann ich auch empfehlen mit dem GameCube und dem Game Boy Advance Adapter, weil am Fernseher sieht es eben aus wie so alte Super Nintendo-Spiele, die du vernünftig spielen kannst. Ne? Dann hat man auch wieder das klassischer Erlebnis, war nicht so ganz der große Wurf Harmony of Dissonance. Meiner Meinung nach das beste Spiel bis dato seit Symphony of the Night war dann Castlevania Aria of Sorrow auf dem GBA, das letzte Spiel für den GBA, was dann 2003 rausgekommen ist. Und das hat Besonderes in der Hinsicht gemacht, weil es dann wirklich das Konzept richtig von Symphony of the Night weitergeführt hat. Also die ersten beiden Spiele waren so leicht thematisch anders. Du konntest irgendwie Karten einsammeln bei Circle of the Moon und dann miteinander kombinieren. Oder Harmony of Dissonance war eben so mehr auf schnell durchspielen und Special Moves dann bedacht. Aria of Sorrow hatte wieder diese wirklich komplette Symphony of the Night Struktur mit Items einsammeln und Rollenspieldinger und Features und eine dicht gewebte Story. Die dort eingebaut wurde. Natürlich Story nicht ganz so wichtig bei den Castlevania-Spielen, aber dort war es nett, dass sie quasi wieder das enger verzahnt haben mit den Charakteren. Du spielst dort einen komplett anderen Hauptcharakter als sonst. Ich glaube, der hieß Soma Cruz. So ein weißhaariger Typ, der in einem Schloss, im Schloss von Dracula aufwacht und nicht weiß, wo bin ich hier, was ist hier passiert? Oder ist meine Freundin, ups, die wurde gerade entführt. In der Hinsicht. Und da läuft im Hintergrund immer ein schwarz gekleideter Typ mit herum, der nennt sich Genya Arikado, wenn ich mich nicht irre. Und wie es sich innerhalb des Spiels herausstellt, das ist natürlich unser alter bekannter Alucard aus Symphony of the Night, nur irgendwie 200, 300 Jahre später nach Symphony of the Night. Und Soma Cruz ist ein auch sehr guter Bekannter von ihm. Ich will das jetzt nicht spoilen, weil das ist etwas, was man sich vielleicht dann nochmal dann angucken kann, aber das war das einzige Castlevania, wo mich die Story dann noch halbwegs wieder ein bisschen interessiert hat, wo es sogar spannend war, wie der Plot sich aufgebaut hat. Weil es ja Alucard rückwärts gesprochen. Ja, ne? Also Alucard, ich glaube Arikado ist irgendwie dann so eine komische japanische Schreibweise. Nee, ich meine nur Alucard rückwärts. Also Alucard rückwärts heißt Dracula. Yeah. Ja. Ich habe einen Screenplay, das heißt Dr. Acula, muss man mal lesen. Ja. Alte Scrubs-Referenz, ich weiß. Ja. Ja. Aria of Sorrow, letzter Teil auf dem GBA. Sehr, sehr gutes Spiel, kann man sich heutzutage auch noch geben. Es endet mit einem Cliffhanger, das Spiel, der dann weitergeführt wurde in Dawn of Sorrow. Das ist der erste Teil, der auf dem Nintendo DS dann gekommen ist. Mhm. Der führt quasi als erstes richtiges Sequel der Castlevania-Reihe, weil alle Castlevania-Spiele haben dann meist irgendwie so 50, 60, 70 Jahre nach dem Original gespielt, damit man eine andere Story hat oder irgendwie was anderes macht. Da wurde richtig dann direkt fortgesetzt. Wo du Aria of Sorrow beendet hast auf dem GBA, ging es weiter in Dawn of Sorrow und hat die Geschichte weitergesponnen. Und es ist quasi wirklich dann ja ein richtiger Teil 2, der die DS-Features, ja, damals noch die DS-Features ein bisschen hakelig eingebaut hat, weil, ich glaube, du kannst dich auch erinnern, als der DS rausgekommen ist, hat jeder gemeint... Jedes Spiel muss mit diesem Touchpad funktionieren. Und genau. Da musste man bei jedem Endgegner, bevor man rein durfte, musste man so Harry-Potter-Symbole da aufzeichnen. Was total nervig war, unglaublich. Was total nervig war. Und du musstest sie sogar, glaube ich, im Kampf dann auch, um die zu vernichten, musstest du es nochmal machen und dann hast du dich vermalt und das war unnötig. Haben sie dann Gott sei Dank auch weggelassen. Das haben sie dann weggelassen. Ja, das war das Pech, dass das Spiel eben in dieser Blütezeit der DS-Spiele rausgekommen ist, wo jeder dann gezwungen ist, das zu machen. Ja. Na, wie damals bei der Wii, dass alle Spiele jetzt auf einmal Motion-Controls haben müssen, auch wenn es überhaupt keinen Sinn oder macht. Oder beim Super Nintendo alle Mode-7-Effekte. Genau. Auf einmal ist da Super Mario und sein Gemächt geht in 3D vorne und hinten, weil es so toll ist. Abgesehen davon, aber auch immer noch ein sehr gutes Spiel, Dawn of Sorrow, und hat sich komplementiert mit Aria of Sorrow zu einem guten Doppelschlag. Ja. Dann kam eigentlich das für mich schlechteste, also meiner Meinung nach, da gehen auch die Meinungen auseinander, ich persönlich konnte nicht so viel mit anfangen, mit Portrait of Ruin. Ebenfalls für den DS erschienen. Und auch hier wieder ein neuer Ansatz. Es gibt kein Dracula-Schloss in dem Sinne, sondern, also gibt es zwar auch, aber der Clou ist im Prinzip, dass es so verschiedene Porträts gibt, eine Galerie, und du springst rein und jedes Bild ist dann eine Map, quasi ein Level für sich. Und das hat mir allein, also grafisch war das super, es gab teilweise auch sehr abgefahrene Level, aber das Spiel hat mich einfach nicht gepackt. Ich weiß nicht warum, auch dieses System mit dem zweiten, wie war das? Da gab es doch dann noch die Skills mit dem zweiten. Ja, du musstest an bestimmten Stellen, da du zwei Charaktere gleichzeitig gesteuert hast und zwischen denen dann hin und her wechseln konntest, an manchen Stellen so Rätsel lösen, dass sich beide auf bestimmten Stellen hinstellen und du bist bei so einer Lorenfahrt zum Beispiel, ne? Und du musst dann immer wechseln und dich ducken und so kleine Reaktionstests. Ja, aber es war doch auch so, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass immer bei Castlevania auch dieser Sammeltrieb nicht nur auf Items beschränkt war, sondern zum Beispiel konnte man ja, ich bringe die alle durcheinander, du musst mich korrigieren, wenn ich es falsch sage, aber war es nicht bei Dawn of Sorrow zum Beispiel auch so, dass du Special Skills sammeln konntest, indem die Feinde ihre Essenzen oder Geister dieses Soul Collecting oder sowas. Das stimmt, das war seit Aria of Sorrow drin, dass du zusätzlich zu den ganzen normalen Geschichten, die du eben sammelst, du hattest eine Liste zwischen allen Gegnern, die dort sind, und du musst eine bestimmte Anzahl von Gegnern besiegen, die haben ihre Seele dann hinterlassen. Genau. Und wenn du die dann voll hattest, sagen wir, du musst von dem einen Monster 9 Seelen einsammeln, dann konntest du eine Fähigkeit von dem benutzen oder du konntest dich in den Geparden verwandeln, der kurz von links nach rechts springt und so weiter. Ja, und das war ein ziemlich geiles Feature, weil du da halt nochmal, neben den ganzen unterschiedlichen Items und Waffen, hast du nochmal, das ist ja wie Zaubersprüche oder wie wirklich geile Sachen gekriegt, die dich richtig ausgepowert haben oder hochgepowert haben, mit denen du auch Sachen erreicht hast, konntest auf einmal fliegen, höher springen, schweben, was weiß ich für Sachen machen, dich eben verwandeln in Fledermäuse und lauter so Sachen. Und das Geile war halt bei den ganz Castlevania-Spielen, dass du dir krasse Gegner gesucht hast und dann bei denen quasi gegrindet hast, also die gekillt hast, bis sie die Soul droppen, damit du die Eigenschaft des Gegners benutzen kannst. Und du hast dich richtig gefreut, wenn du dann, also ich habe das wirklich bis zum Ende durchgezogen. Noch die letzten Gegner vor Draculas Raum wollte ich die Seelen haben, weil ich einfach wissen wollte, was für eine Fähigkeit ich kriege, wenn ich diese krassen Viecher dann platt mache. Genau das habe ich auch gemacht. Bei Aria of Sorrow habe ich jede Seele, glaube ich, zu 100% und irgendwie dann nochmal gesucht, wo mir die eine fehlt, was einfach nochmal wirklich ein cooler Motivationsschub war. Ne? So habe ich das Spiel vielleicht 4 oder 5 Stunden länger gespielt, als ich es normalerweise gemacht hätte. Und es hat mich trotzdem motiviert während der Zeit. Ja, genau. Und das war ja fast bei allen Castlevania-Spielen dann seit Symphony of the Night, dass die so ein Element hatten. Das hatte zwar Portrait of Ruin auch irgendwie, aber da hat es mich nicht so gereizt eben. Das hat mich dann erst wieder jetzt bei Order of Ecclesia hat mich das wieder richtig gepackt. Hast du, oder ich sag Order of Ecclesia dazu, weil Ecclesia ist griechisch für Kirche. Ecclesia. Ja, deshalb habe ich ein bisschen Probleme, da Ecclesia zu sagen. Für mich Ecclesia. Ecclesia. Ja, aber du hast recht, Portrait of Ruin, nettes Spiel für die damalige Zeit, aber nicht ganz so der richtige. Du hast auch ein bisschen gespürt jetzt, ich meine, das war jetzt das fünfte Spiel, Portrait of Ruin, in der Handheld-Reihe der Spiele. Und das ist eine Sache, die sich bis dahin sehr viel eingeschlichen hat. Natürlich, Symphony of the Night war modern, war cool, als es gekommen ist. Aber was die 2D-Leutchen oder die zuständig waren für die 2D-Spiele dann gemacht haben, ist dann sehr viel recycelt haben. Ja? Mhm. Viele Gegner, viele Animationen, viele Sprites, viele Zauber, viele Geschichten waren einfach von Spiel zu Spiel gleich. Obwohl du da einen anderen Hauptcharakter und leicht anderes Level-Design hattest, ist dann eben viel Gleiches übrig geblieben, dass du dich so gefühlt hast, die machen einfach immer wieder das Gleiche und wieso soll ich das neue Spiel kaufen, wenn ich dann eh wieder das Gleiche dann da rausbekomme. Und da haben sie bei Portrait of Ruin gesagt, wir wollen mal was anderes ausprobieren, nur war es nicht ganz der richtige Ansatz, um dort ein gutes Spielerlebnis zu machen. Wir hätten lieber ein klassisches, oder ich hätte gerne ein klassisches Metroidvania oder sowas dann gehabt, aber macht mal neue Gegner, macht mal richtig neue Level oder irgendwie sowas und nicht irgendwelche Porträts oder hier Bilder, wo ich reinspringen kann, auf einmal bin ich in irgendeinem Graben drin für 2 Screens und dann springe ich wieder raus und dann bin ich in einem Hochhaus und es war ein bisschen strange. Ja, es hat auch nicht gepasst, also da waren dann irgendwelche Sachen, die einfach vom Stil her nicht so richtig ins Castlevania-Universum gepasst haben irgendwie, finde ich. Order of Ecclesia habe ich leider bisher nur kurz anspielen können, weil ich leider keine Zeit bisher gehabt habe, aber du hast anscheinend schon ein bisschen länger gespielt, ne? Ich habe es quasi durchgezockt, weil ich den fucking Endgegner nicht packe. weil das auch eines der Merkmale ist von dem Spiel, es ist schweineschwer. Aha. Also es ist wirklich ein Castlevania für Fortgeschrittene, würde ich sagen, weil die gerade die Endgegner also einem wirklich einiges abverlangen, wobei sie smart sind. Also ich habe zum Beispiel, auf YouTube kann man sich jeden Endgegnerkampf angucken und da brüsten sich natürlich dann viele Leute, dass sie schaffen, ohne Energie zu verlieren, wofür es auch ein Belohnungssystem gibt in dem Spiel. Und da siehst du aber dann, dass es tatsächlich immer irgendwelche Patterns gibt, irgendwelche Abläufe. Wenn du die drauf hast, dann kannst du ihn auch schaffen. Aber also ich behaupte mal, dass man bei 80% der Endgegner beim ersten Mal immer verreckt. Ja, auf jeden Fall. Ist einfach, lässt sich fast nicht vermeiden. Davon abgesehen ist Order of Ecclesia ein Ecclesia. Ja, sag ruhig Ecclesia, ich störe mich nicht. Ecclesia. Ein sehr schönes Castlevania, nicht das Beste, nicht so gut wie Dawn oder Aria. Natürlich auch nicht so gut wie Symphony. Aber danach würde ich es so da einordnen. Es ist man hat als neues Feature quasi eine Oberkarte, eine Map und auf dieser Map erscheinen nach der Zeit immer neue Locations, die man dann anreisen kann und diese Locations sind dann wieder komplette Labyrinthe für sich und das macht man dann so gut, sage ich mal, 8 Stunden lang und irgendwann erscheint dann auf der Map ganz zum Schluss das Schloss von Dracula und das ist dann eben auch nochmal knapp 8 Stunden Spielzeit, das heißt, das ist so auch dieser typische Effekt, du hast schon super viel gespielt und denkst dir, wow, jetzt bin ich ja schon ziemlich weit und ziemlich krass und dann kommt nochmal das Riesenschloss, was eben auch nochmal jede Menge Endgegner und Gimmicks für einen bietet. Das ist eine ganz coole Geschichte, ja, immer, vor allem weil jedes Spiel damit anfängt, du landest vor Dracula Schloss und gehst da kurz rein, so machst du natürlich ein schönes Setup, ne, wo du dich dann gespannter bist, wo du vielleicht dann auch nicht erwartest, dass da jetzt was Großes kommt. Bei vielen Spielen hättest du jetzt gedacht, okay, das ist Dracula Schloss, da bin ich in 2 Räumen beim Endgegner und kann ihn weghauen, aber da hast du ja wirklich nochmal ein richtig dickes Spiel gehabt, das auch so funktioniert hätte. Ja, und was halt auch bei Order of Ecclesia gut ist, ist, dass man dieses Feature, was ich vorhin schon gesagt habe, mit den Seelensammeln, so ein ähnliches Feature gibt es da auch. Und zwar zieht man quasi Skills, wie sagt man, beschreibt man es am besten mal, ja, man zieht Skills, indem man, also manche Gegner droppen mit halt je nach Wahrscheinlichkeitsrate, droppen die halt dann so blaue Symbole und wenn man dann nach oben drückt, dann saugt quasi der Held diese Dinger ein und dann kann man sie benutzen und hat dann neue Fähigkeiten. Man kann dann sich irgendwelche Pets dazu holen, eine Eule, die einen begleitet oder man kann eben dann auch Double Jumps machen oder andere Waffen benutzen und das Geile ist, man kann die auch kombinieren, man kann immer 2 Stück benutzen und dann gibt es, weiß ich nicht, eine Fähigkeit, dann fliegen Schwerter und eine andere Feuer und wenn du die zusammen machst, fliegen halt Feuerschwerter, aber es gibt auch Kombinationen, die halt ganz krasse Sachen machen und da haben die bei Order of Ecclesia schon sehr schöne Ideen gehabt. Also es gibt zum Beispiel einmal was, da muss man mit Strom schießen und dann gibt es natürlich irgendwo einen Generator und dann musst du da mit Strom anschießen. Und also die haben da sehr gut viele interessante Ideen verwirklicht, finde ich so, mit den Fähigkeiten. Also es ist schon ein schönes Spiel, wer Lust hat und die anderen alle gezockt hat, dem kann ich es wirklich empfehlen. Ja, ich glaube, ich müsste das auch endlich mal weiterspielen. Ich spiele mit dem DS immer ganz gerne, aber ich muss nicht mehr so viel Bahn fahren wie früher zur Arbeit hin, also dementsprechend komme ich da nicht mehr so zum DS-Spiel, aber kurz vorm Einpennen finde ich es immer ganz nett und ich hatte es auch mal angefangen, aber dann Sachen dazwischen gekommen, ich glaube, ich soll es mal weiterspielen. Das ist auch so ein Ding, das kannst du eben mal eine halbe Stunde spielen, hast du auch einen der Levels dort geschafft, ne, wenn die dann in dieser kurzen Form dann da sind, dann dementsprechend weitermachen. Und es gibt übrigens, muss man kurz erwähnen, es gibt Quests. Es gibt auch wieder eine Stadt, Simon's Quest-mäßig, ja. Und da gibt es dann Dorfbewohner und die geben einem dein Quest irgendwie, mach mir ein Foto vom Yeti und dann musst du halt irgendwo in der ganzen Welt, gib den Fotoapparat mit und dann musst du halt ein Foto vom Yeti, man kriegst dann auch irgendwelche coolen Belohnungen und so. Also ist schon, die haben schon sich viel Mühe gegeben da eigentlich, auch wenn es nicht perfekt geworden ist. Aber ja, es hat, glaube ich, auch wertungsmäßig relativ gut abgeschnitten. Ich meine, das ist das, worauf viele wieder ein bisschen gehofft haben, dass man nach der Kurve, die bis Portrait of Ruin ein bisschen runtergegangen ist leicht, ne, dass es wieder nach oben geht mit der Reihe. All of Ecclesia war das bis dato, glaube ich, auch letzte 2D-Spiel, was bis jetzt gekommen ist. Ist auch schon rausgekommen, glaube ich, Anfang 2008 oder irgendwie sowas. Lass mich das mal kurz nachchecken. Oder wirklich sehr, Oktober 2008, vor fast genau einem Jahr ist es rausgekommen, also nicht so lange her. Verglichen mit dem Rhythmus, wo dann sonst die Castlevania-Spiele rausgekommen sind, jetzt haben wir noch kein neues gesehen, vielleicht kommt in den nächsten Jahren jetzt nochmal eins. Ich würde gleich nochmal jetzt dann die von dem, was wir vorhin gesprochen haben, wie sich die Reihe aufgespalten hat, ein paar Worte verlieren zum anderen Zweig von Castlevania, der danach gekommen ist, über den wir aber, glaube ich, nicht zu lange lamentieren müssen. Haha, Wortspiel. Erstmal ein bisschen Musik. So, da sind wir wieder zurück, frisch gestärkt mit Speis und Trank und allem drum und dran nach den großen Ausführungen über die schönen 2D-Castlevanias auf den Handhelds. Wie vorhin angekündigt, wollen wir jetzt nochmal kurz über die andere Spalte, über die andere Reihe reden, in die Castlevania dann gegangen ist. Nach Symphony of the Night, das zu der Ära eben rauskam, wo so ziemlich alles dann auf 3D umgebaut wurde, war es natürlich auch Zeit, anscheinend Zeit für Castlevania in 3D dann zu existieren. Und der Spuk ist ja noch nicht vorbei. Der Spuk ist noch nicht vorbei. Wir haben mittlerweile ein bisschen Hoffnung habe ich jetzt für das Neue, oder? What? Für das ganz, ganz Neue. Das wird Devil May Cry. Ja, mal gucken. Also wenn schon Kojima, der Hideo, dann irgendwie seine Finger ein bisschen im Spiel hat, ich hoffe mal, dass da was Interessantes was drauf wird. Mhm. bin da sehr skeptisch, genau wie Other M. Aber gut, ich lasse mich ja gerne vom Gegenteil überzeugen. Hoffen wir aufs Beste, weil enttäuscht wurden wir schon oft genug von Castlevania in 3D. Genau. Und das ist leider auch der Tenor, der sich bei 3D Castlevania durchzieht. Das erste Mal, dass Castlevania mit richtiger 3D-Grafik aufgetaucht ist, war auf dem N64. Irgendwie so ein Jährchen oder zwei nach Symphony of the Night. Und wenn du es das erste Mal gesehen hast, ich war so auf den ersten Blick eigentlich recht beeindruckt. Du fängst dort an mit richtiger 3D-Grafik, N64 3D-Grafik, die mittlerweile natürlich nicht mehr vernünftig anzuschauen ist. Aber damals war es interessant, du bist auf so einem Friedhof und es blitzt und donnert überall und da sind Werwölfe, die herumlaufen. Du kannst in 3D herumlaufen mit der Peitsche, die weghauen. Das sah schon mal ganz interessant aus. Ich habe es mir dann gekauft und weitergespielt und irgendwann merkst du dann, okay, wenn du dann von außen vom Friedhof in Richtung Schloss dann reinkommst, wo es dann richtig abgeht, da sitzen jetzt nicht wirklich Leute dran, die Ahnung gehabt haben, wie man vernünftig einen Castlevania in 3D dann hinbauen kann, weil du hattest so richtig unübersichtliche Sprungpassagen und das Schloss war komisch aufgebaut und irgendwie hat alles nicht wirklich so funktioniert, wie du es dir gedacht hast. Hast du es mal gesehen? Oder? Ich habe es angespielt und ich bin ja überhaupt kein Fan von 3D-Jump-Runs. Also kannst du mich wirklich mit querjagen, also abgesehen von Mario, ja. Kannst du mich mit Spyro und Ratchet und wie sie alle heißen, Banjo und Crash, ja, und die ganze 3D-Jump'n'Run-Familie kannst du mich jagen. Und wie gesagt, ich komme aus dieser RPG-Ecke und ich habe das nur kurz angezockt, weil ich wissen wollte, geil, ist das in etwa irgendwie Symphony of the Night mit geiler Optik oder so? Optik war cool, aber nichts von Symphony of the Night. Dann habe ich es auch ganz schnell wieder zu nachgelegt. Nee, also es hat sich auch nicht wirklich gelohnt, da länger dran zu bleiben. Einerseits, weil es in 3D nicht wirklich funktioniert hat. Ich meine, damals hat Nintendo mit Mario und mit Zelda hinbekommen, wie man eine 2D-Franchise vernünftig auf 3D umsetzt. Nur die Castlevania-Leute sind anscheinend, ja, haben diesen Sprung im Kopf noch nicht machen können. Und es waren irgendwie so wirklich halbgar designte Level und schwierige Passagen, wenn du dich mit deiner Peitsche herumgesprungen hast oder sowas. Also ich möchte da auch gar nicht wirklich allzu viel länger was drüber verlieren. Es war kein wirklich gutes Spiel, von dem sie dann noch einen Nachfolger rausgebracht haben. Die haben bei Konami das erste Castlevania auf dem N64 haben sie auch nur Castlevania genannt, weil es anscheinend wohl der Reboot der Serie sein sollte. Von jetzt geht's erst richtig los. Es hat sich wohl anscheinend genügend verkauft von so unwissenden Leuten wie uns, die dann gedacht haben, das ist was Cooles. Kannst du dein Geld für ausgeben, dass da eben nochmal ein zweiter Teil nachgekommen ist auf dem N64, der hieß Legacy of Darkness und hat dort mehr Charaktere reingebracht. Irgendwie, du hast dort jetzt auch eine Tussi spielen können, anstatt nur einen Typen vorne dran. Und das ist man dann auch an unterschiedlichen Stellen irgendwie dann unterwegs gewesen im Schloss und ist dann aufeinander getroffen. Es fängt auf einem Schiff an, was kurz vorm Sinken ist. Also auch total stranges Zeug, aber nicht unbedingt viel besser als der erste 3D-Teil. Es hat sich dann ein paar Jährchen hingezogen. Natürlich haben die Leute spätestens beim zweiten Legacy of Darkness gemerkt, dass 3D nicht wirklich was taugt mit Castlevania. Aber Konami hat sich nicht wirklich beirren lassen und gesagt, okay, wir machen parallel auf dem GBA und dem DS unsere 2D-Serie, wie wir es kennen, mit Metroid-Elementen, mit RPG-Elementen und so weiter. Und wir versuchen das in 3D nochmal zu etablieren. Ich meine, mittlerweile waren solche Spiele erschienen wie Devil May Cry und solches Gedöns, von dem viele Leute gesagt haben, Devil May Cry, so könnte ich mir ein Castlevania in 3D vorstellen, wie das ungefähr sein könnte. Es war ja auch, es hatte schon ein gewisses Etwas. Ich meine, es war ja auch es war von Capcom, ne? Es war nicht von Konami, Devil May Cry, aber dort warst du ja auch in einem Schloss unterwegs und hast irgendwie so Action gemacht. Du hast weniger RPG-Elemente, mehr Resident Evil, wie es dort funktioniert. Aber es hätte in die Richtung gehen können. Es wäre jedenfalls besser gewesen als das, was wir bekommen haben. Leider. Ähnlich wie es bei den N64 Castlevanias war dann der nächste Teil, der auf der PS2 gekommen ist. Der hieß Lament of Innocence. Habe ich leider nicht gespielt, weil wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber die PlayStation 2-Zeit ist dann in meine PC-Quake-Zeit gefallen, wo ich dann irgendwann dem Ego-Shooter-Genre sehr ausführlich gefrönt habe. Und deshalb ist die PlayStation 2 als Konsole an sich krass an mir vorbeigegangen. Weshalb ich jetzt Spiele wie Final Fantasy X nachholen muss. Aber das ist immerhin die Freude dran. Stell dir vor, du hättest die PlayStation 1-Ära verpasst, dann dürftest du jetzt Symphony of the Night nachholen. Das wäre auch sehr schön gewesen. Auch machen können. Du wirst noch eine Menge Spaß haben. Das kann ich dir, glaube ich, versprechen bei einigen Sachen. Dank dir, weil du ein episches Rollenspielarsenal hast und ich weiß gar nicht, Es ärgert mich ein bisschen, dass ich dich nicht vor 10 Jahren kannte oder so, weil ich hätte auf keinen Fall Langeweile gehabt. Jetzt habe ich allein schon 2 Spiele von dir zu Hause für die PlayStation 2. Ich weiß einfach gar nicht, wann ich das, die Zeit aufbringen soll. Das ist das Problem. Also, aber ich habe richtig Bock. Ich könnte dich theoretisch bis ins Jahr 2157 oder so versorgen mit Rollenspielen. Beschäftigen. Ja. Und du hättest trotzdem noch nicht alles durchgespielt. Das ist die Problematik. Aber um auf Castlevania wieder zurückzukommen. Castlevania wurde dann quasi nochmal wieder rebootet auf der PlayStation 2 mit Lament of Innocence. In Japan hieß es nur Castlevania mal wieder. Und es war angedacht als, okay, wir haben es verschissen auf dem N64, jetzt machen wir es wieder richtig. Wir fangen eine komplett neue Timeline an, wir machen eine komplett neue Story. Das wird das allererste Castlevania in der Zeitlinie von allen sein, weil, okay, es gibt bis zu dem Punkt gab es irgendwie so 20, 25, 30 Castlevania-Spiele, die natürlich alle ihre eigene Geschichte haben. Und die Leute, die es gemacht haben, haben sich nicht immer wirklich darum gekümmert, wie alles so verzahnt reinpasst. Das machen ja dann wirklich dann nur die Hardcore-Nerds, die dann gucken, okay, das Spiel findet 1864 statt und der Nachfahre ist dann 1700 und sowas. Und da geht es in der Zeit zurück, weil und so weiter und so fort. Und die haben sich gesagt, okay, wir machen das von jetzt einmal neu. Das wird so unser Glanzstück, womit wir quasi Castlevania neues Leben einhauchen. Leider auch dort schnell gemerkt, keine RPG-Elemente drin und dafür die Action-Elemente, die sie eingebaut haben, waren ja dürftig bis irgendwie nicht gut durchdacht. Du hattest da auch wieder so komische 3D-Bauten, mit denen du nicht vernünftig hin und her springen konntest. Der Kampf hat sich nicht gut angefühlt. Es war wie so eine Art, wenn du dir so ein ganz altes Spiel vorstellst, wo es Räume gab, wo du einfach von Raum zu Raum zu Raum hingehst und dort einfach alle Gegner erledigst und dann weitergehen kannst, so hat sich Lament of Innocence angefühlt. Ich habe es auch nicht allzu weit gespielt, weil es mich irgendwann mal angepisst hat, dass du dann wirklich diese Billigstruktur mit nicht gut gebauten 3D-Leveln und so weiter hast und nicht so schön erstaunt. Die Grafik war auch okay, aber nicht wirklich so dolle. Es hat mich damals verglichen mit den Gameboy und DS-Spielen auch gar nicht gefesselt und ich habe es dann auch irgendwann links liegen lassen. Ich war auch nicht der Einzige. Auch viele Leute sagen auch noch heutzutage, außer Spesen nichts gewesen bei Lament of Innocence. Aber ich kenne auch ein Castlevania, das alle gespielt haben. Auf dem Gameboy. Ja, da gehen wir gleich nochmal kurz drauf hin. Das gibt es übrigens auch als Remake mittlerweile, was sehr schön ist. Okay, kurz nochmal zu dem Mal. Es gab nach Lament of Innocence Curse of Darkness. Ein weiteres Spiel in dem Stil, auch nicht so besonders dolle. PS2 und Xbox 1 kam es damals raus, 2005. Also 1-2 Jährchen nach Lament of Innocence, auch ähnlich aufgebaut. Alle Teile haben sehr gute Musik. Ne? Also das ist auch noch das Beste an dem Spiel und das Artwork von Ayami Kojima, die eben das durchgemacht hat seit Symphony of the Night. Da kann man sich da vielleicht nochmal ein bisschen was rausziehen, wenn man es unbedingt braucht. Aber die haben nicht wirklich was getaugt. Und 3D-mäßig war es das auch bis zu diesem Jahr, wo quasi ein neues Spiel angekündigt wurde. Ich meine, wir haben bei den E3-Podcasts noch mal ein bisschen länger drüber gequatscht. Wir brauchen uns jetzt ja auch nicht dazu ausführen. Gesundheit. Besser. Ja. Lords of Shadow wird irgendwann nächstes Jahr herauskommen. Da hängen jetzt Leute in Portugal dran, die programmieren und Hideo Kojima von der Metal Gear Solid-Mann hat irgendwie so ein wachsames Auge drüber, scheint wohl ein God of War-Devil May Cry-Klon zu werden. Also wer weiß genau, was da rauskommt. Ja. Aber da werden wir uns dann damit beschäftigen, glaube ich, wenn es zu gegebenen Zeitpunkt nochmal. Zum gegebenen Zeitpunkt damit beschäftigen. Ich würde sagen, wir machen eine Pause, kommen dann kurz zurück mit den Spin-Offs und werden uns danach verabschieden. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück von einer weiteren Pause, die wir unbedingt nötig hatten. Wird langsam auch dunkel hier, glaube ich, ne? Ja. It's Castlevania, a horrible night to have a curse, sozusagen. Ne? Genau. Bevor wir dann das hier beenden, würde ich gerne noch mal kurz auf die ein paar der Spin-offs zu sprechen kommen. Du hast schon drüber erwähnt. Bitte sehr? Ernest Evans. Ernest Evans, das war. Ernest Evans? War das, für, das war auch was fürs Mega-CD, oder? Na? Ja, war doch ein Castlevania-Spin-off. War oder? Das einer? Irgendwie sowas Inoffizielles, glaube ich, aber. War das nicht sogar von Konami? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, das könnte. Aber es war auf jeden Fall geklaut. Also ich habe es auch nicht mehr wirklich präsent im Kopf gewesen. Ich habe den Titel schon mal gehört und irgendwas. Okay, was hast du denn? Irgendwas geklärt. Ich wollte einfach auf die Gameboy-Teile zu sprechen kommen, die parallel stattgefunden haben damals. Ach, das. Die, ja, die gut, ganze Zeit Gameboy plus eins meiner Lieblingsgames, Kid Dracula, was ich sehr gerne gespielt habe. Das habe ich nicht gespielt. Das war auch für den alten Gameboy, für den schwarz-weiß Gameboy. Und was sie dort gemacht haben, war quasi alles, was Castlevania nicht war, ja, also kein knuddeliges Super Mario-Spiel mit Knuddelgegnern und so weiter, genau das haben sie daraus gemacht. Ne? Kid Dracula, wie der Name schon sagt, du spielst Dracula in so einer super deformed Kinderfassung. Ja, ich kenne die Bilder. Ja, ja. Wo du dann gegen Fledermäuse, so Knuddelfledermäuse kämpfst und so weiter. Und hört sich so natürlich die ein bisschen strange. Kirby-Version. Ungefähr. Ne? Es hört sich ein bisschen strange an, aber es war ein sehr gutes Jump'n'Run für den Game Boy. Ich habe es auch sehr gern gespielt. Aber lustig war halt, das allererste Castlevania auf dem Game Boy hat, glaube ich, jeder gezockt, weil es kam so in der Ära raus, wo es halt ungefähr 5 Spiele für den Game Boy gab, neben Fortress of Fear, Burai Fighters oder so. Ja, Burai Fighters, Solar Jetman und Solaris oder wie das ist, Quicks und Super Mario Land. Genau. Oder so, wobei das schon einen Tacken später kam. Und eben Castlevania. Und deshalb hat es einfach jeder gezockt. Eigentlich war es nicht so besonders toll, fand ich, aber das war halt so die Zeit, so geil, es ist auf dem Gameboy, es ist ein Castlevania, also wird es auch gezockt. Und so war es dann auch, aber war auch schweineschwer, das ist alles, was ich noch in Erinnerung habe. Es war sehr schwer auf jeden Fall, und, ja. Mehr kann und ich dazu und du hattest nicht irgendwie, ich weiß nicht mehr, du hattest nicht mehr, hattest du noch Kerzen oder sowas? Ich kann mich erinnern, dass du so mit Gummibällen oder sowas geworfen hast oder mit aus der Peitsche raus oder hast Gummibälle gehauen. Ich weiß irgendwie sowas mehr. Sehr komisches. Was jeder vielleicht mal nachchecken sollte, gerade in Japan rausgekommen und es kommt demnächst, glaube ich, auch hierzulande dann raus, für WiiWare, Nintendo Wii, wurde ein Remake gerade gemacht von Castlevania Adventure, so hieß der erste Teil auf dem Game Boy damals, also der schwarz-weiß Gameboy-Teil. Und mit neuer Grafik, die Levels sind, glaube ich, alle relativ ähnlich, ist in Japan gerade rausgekommen für die WiiWare für knapp 1000 Punkte, also 10 Euro, glaube ich. Und ich muss mir mal angucken, wie es ausschaut, weil darauf hätte ich nochmal Bock, mal zu sehen, was sie jetzt daraus gemacht haben, wie es jetzt momentan ausschaut. Und es muss ja einen Grund gehabt haben, dass sie ausgerechnet das Spiel nochmal remaken. Ist ja vielleicht nochmal interessant anzugucken. Für die anderen Gameboy-Teile, die zwischendurch nebenbei rauskamen, also vor den Gameboy Advance-Spielen, die dann wie Metroid waren, es gab noch meines Wissens noch 2 andere Gameboy-Spiele. Einmal, also mal gucken, wie hieß das denn? Bellman's Revenge, Castlevania 2, was glaube ich auch sehr in dem klassischen Jump'n'Run-Stil war. Das waren noch keine Metroidvanias eben, sondern wirklich alte Castlevanias mit Spring und Peitsch und hau alles kaputt. Und Castlevania Legends, was mittlerweile einen besonderen Status hat, weswegen ich mich daran erinnere, Castlevania Legends kam 97 raus, also sehr, sehr spät für ein schwarz-weiß Gameboy-Spiel, kurz vor Symphony of the Night. Und es war das erste Spiel, das einen weiblichen Hauptcharakter damals hatte, Sonja Belmont oder irgendwie sowas, die Mutter von Simon Belmont ist, was sehr, sehr komisches verzweigt ist. Und das wurde zuletzt komplett rausgenommen aus dem Kanon der Castlevania-Serie, weil das nicht mehr in die Stories reinpasste, die aktuell schreiben. Aber es ist, wer sich das nochmal geben will für irgendwie günstiges Geld bei eBay, das ist das verlorene Castlevania-Spiel, was heutzutage gar nicht mehr offiziell geben dürfte, weil es nicht mehr offiziell erlaubt ist. Ein anderes Spin-off, was ich nochmal kurz erwähnen will, was sich auch keiner kaufen sollte auf jeden Fall, ist Castlevania Judgment. Kam dieses Jahr raus. Das ist ein 3D-Beat'em-up für Nintendo Wii mit komischer Story und... Ist nicht so Smash Brothers mäßig? Nee, nicht Smash Brothers. Es hat mehr sowas von, ja, so einem... Soul Calibur würde ich jetzt nicht sagen, weil du kannst dort ein bisschen mehr herumlaufen und irgendwelche Geschichten machen, aber du musst dir das so vorstellen, als ob jemand... ja, Smash Brothers mäßig einfach alle Belmonts und alle Figuren aus der Castlevania-Serie zusammengeholt hat. Das sind ja einige. Oder Final Fantasy Dissidia, falls jemand das jetzt zuletzt gespielt hat. So diese Best of Villains und Best of Helden zusammengeholt als Fighting-Charaktere, die dann zusammengebunden durch einen sehr, sehr komischen Plot gegeneinander kämpfen müssen. Ich habe es mir kurz angeschaut, ich habe es mir nicht gekauft. Ich werde es vielleicht machen, wenn es für 5 Euro irgendwo in der Grabbelkiste sehen, um einfach mal den Novelty-Faktor mir anzugucken. Aber ich glaube, viel mehr muss ich mir dort dann nicht geben. Und haben wir eigentlich noch irgendwas? Ich glaube, wir haben eigentlich so gut wie alles hier durchgequatscht. Der Rest ist so Handy-Games und Arcade-Umsetzungen und sowas, ich glaube, die nicht wirklich interessant für uns sind. Oh. Ja, dann haben wir jetzt zum Schluss noch ein kleines Schmankerl. Zum Abspann sozusagen hast du nochmal ein ganz besonderes Musikstück. Ein ganz besonderes Musikstück. Wir haben euch zwischendurch ja immer wieder so coole Musikstücke aus der Castlevania-Reihe, von denen es sehr viele gibt, mal zwischendurch eingespielt. Ich spiele euch jetzt einfach mal gleich, also wir werden es gleich verabschieden und dann werdet ihr hören, eins meiner absoluten Lieblingsstücke aus der Castlevania-Serie, was überhaupt nicht stilistisch reinpasst. Was soll das? Wenn ihr Symphony of the Night durchspielst, dann hört ihr das Stück, das heißt I Am the Wind. Ja, gesungen von Cynthia Harrell, wenn ich mich nicht Oder Celine Dion. Ja, oder Celine Dion oder Mariah Carey, glaube ich, habe ich damals dazu gesagt. Es könnte dann sehr austauschbar sein. Cynthia Harrell hat auch gesungen Snake Eater für Metal Gear Solid 3 später. Aber das Ding ist ein Celine Dion, Mariah Carey Powerballade, die natürlich perfekt dazu passt, wenn man mit Alucard dann das Dracula besiegt hat und das Schloss hat einstürzen lassen bei Symphony of the Night. Deshalb verabschiede ich mich jetzt schon mal. Ich bin der Gregor. Ich bin der Etienne. Und ihr hört jetzt I Am the Wind. Bis dann. Tschüss. Best in me is all